Jetzt wissen wir also, dass Dr. Spook nicht allein ist. Ja, diese Jana hilft ihm. Sie war von einer Kaltblütigkeit. Darling, wir werden sofort unsere Koffer packen und Prag verlassen. Hörst du? Ich gebe nicht gerne auf, wie du weißt. Aber nach allem, was uns widerfahren ist, das wird das Beste sein. Gott sei Dank. Carter, bitte kümmern Sie sich um unser Gepäck. Sehr wohl, Sir. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich hatte wirklich geglaubt, ihr würdet unter allen Umständen hierbleiben wollen. Nun, wenn es nach deinem Mann gegangen wäre... Du sprichst zweifelsohne von mir, Clifford. Nun, was wäre dann? Edward, schon fertig? So früh hatte ich dich nicht erwartet. Du bist doch erst, sagen wir 2 Stunden im Bad. Ja, unglaublich, wenn man sich der Wohlgerüche erinnert, die mich eben noch umgaben. Aber nach einem ausgedehnten Bad, vielen kleinen Duftflakons und einem frischen Anzug am Leib, fühle ich mich wiederhergestellt. Was wolltest du doch gleich sagen? Dass, wenn es nach dir gegangen wäre, wir alle schon längst wieder auf dem Schiff nach England säßen. Ich würde sogar noch weitergehen. Wir wären bereits zu Hause. Ich kann es euch nicht verdenken. Außerdem möchte ich nicht mehr miterleben müssen, wie sehr sich eure Frauen um euch grämen. In der kurzen Zeit eurer Anwesenheit hier hat uns der Tod auf Schritt und Tritt verfolgt. Das kann und will ich nicht verantworten. Weißt du, es ist weniger die Gefahr, die bei deinen lustigen Abenteuern stets für Abwechslung sorgt. Vielmehr der Umstand, dass mein Antlitz ein weiteres Mal mit etwas überzogen war, dessen Geruch ich bis zu meinem Ableben sicherlich nicht vergessen werde. Oh, Liebling, bitte. Es tut mir sehr leid, welchen Gefahren und Ereignissen ich euch ausgesetzt habe. Deshalb weiß ich auch nicht, ob ich dein Angebot wirklich annehmen darf, Thomas. Ich bitte Sie, Sir. Ein Mann, ein Wort. Angebot, Thomas? Ich werde mich noch am Abend auf den Weg nach Budweis machen, Milady. Ist das Ihr Ernst? Der Bürgermeister hat bereits ein kleines Dampfboot bereitstellen lassen. Es wird mich über die Moldau nach Budweis bringen. Vor so viel Kühnheit ziehe ich meinen Hut. Aber das ist doch Selbstmord, Thomas. Dr. Spook hat uns mehrfach gezeigt, dass wir ihm nicht gewachsen sind. Wir haben ihm nichts entgegenzusetzen. Das sieht der Bürgermeister auch so, liebe Diane. Nach der Explosion im Hafen hat er sich über die Zeitung an Spook gewandt. Darin garantiert er ihm die Einhaltung aller Bedingungen. Mir sagte er, ich möge mein Leben nicht weiter unnötig aufs Spiel setzen. Sehr vernünftig. Prag wird das Gold an Dr. Spook entrichten. Und Thomas geht nur einem sehr schwachen Hinweis nach, der vermutlich keine neuen Erkenntnisse bringen wird. Herein. Lord Atherton? Ja, bitte? Ich habe eine Nachricht des Herrn Bürgermeisters für Sie. Er lässt Ihnen ausrichten, dass die Kisten eingetroffen seien. Gleichzeitig fragt er, ob Sie jetzt überhaupt noch auspacken möchten. Er wartet am Bahnhof auf Sie. Sagen Sie ihm, ich bin in einer halben Stunde dort. Gut. Was für Kisten, Geoffrey? Nun, bevor ich England verließ, habe ich Ramchandra angewiesen, meine Arbeit zu beenden und mir hinterherzuschicken. Wie ich feststelle, muss er sich selbst übertroffen haben. 5 Kisten. Was mag da wohl wieder drinstecken? Wie dem auch sei, wir werden abreisen. Es ist jetzt 5:15. Und wieder einmal habe ich keinen Tee einnehmen können. Bitte kümmert euch um eine Kutsche. Ich möchte raus aus Prag und das noch heute. Carter? Sir? Wenn Sie gepackt haben, informieren Sie bitte den Portier, dass wir ein Transportmittel benötigen. Wir reisen so bald als möglich ab. Ich werde mich umgehend darum kümmern, Sir. Tja, wer hätte gedacht, dass unser Ausflug nach Prag so enden würde? Was ist mit dir, Geoffrey? Willst du hierbleiben? Ja. Als der Bürgermeister mir nahelegte, ich solle mich aus dem Fall zurückziehen, war ich versucht, ihm nachzugeben. Bis gerade eben. Und? Ich denke, der Inhalt der Kisten stellt einen Trumpf dar, den Dr. Spook in meinem Ärmel nicht vermutet. Thomas, wissen Sie, was in den Kisten ist? Tut mir leid. Bis jetzt wusste ich nicht einmal, dass seine Lordschaft eine Lieferung erwartet. Clifford, du möchtest etwas sagen? Unser Gepäck steht bald bereit und Carter bemüht sich um eine Kutsche. Bis zu unserer Abreise bleibt uns also noch etwas Zeit. Die ich bitte mit einem ruhigen Dinner verbringen möchte. Der Bahnhof ist nur 10 Minuten von hier entfernt. Ich finde, wir könnten unseren Onkel das kurze Stück des Weges noch begleiten. Oh, Schwager, was führst du wieder im Schilde? Das kann ich dir beantworten, Diane. Er will wissen, was in den Kisten ist. Hör mal, Clifford, ich dachte, wir wären uns einig, dass zumindest wir ab jetzt die Finger von dieser Partie lassen. Die ist nämlich ein paar Nummern zu groß für uns. Ach, nur kurz zum Bahnhof und wieder zurück ins Hotel. Was ist schon dabei? Oh. Aber wir begleiten euch. Sehr gerne. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir diesem Spook doch noch auf die Finger klopfen. Danke, dass Sie mich zitieren, Bradshaw. Mich hingegen beschleicht vielmehr die Gewissheit, dass ich bald wieder ausgiebigst werde baden müssen. Das glaube ich einfach nicht. Ramchandra und Naresh haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Eigentlich hatte ich nur mit Zweien gerechnet. Sind das Ihre, Lord Atherton? Ja, die entstammen meiner Feder. Die sehen ja fast so aus wie die von Dr. Spook. Zugegeben, äußerlich nicht unähnlich, jedoch gänzlich verschieden in ihrem Antriebsprinzip. Tja. Wie hast du die denn so schnell auf die Beine gestellt? Auf die Beine gestellt trifft es. Na, Edward, erfreut, dass du deinen so schmerzlich entbehrten Freund endlich wieder siehst? Was haben wir uns damals nicht alles anhören müssen? Ich gebe zu, dass mir die Worte fehlen. Stumm vor Glück, liebster Schwager? Ganz nach Belieben. Ist das der berühmte Atü? Berüchtigt, lieber Thomas. Aber Sie haben recht, das ist er. Und er hat 4 weitere Geschwister mitgebracht. So ist es. Meine beiden Ingenieure müssen Tag und Nacht gearbeitet haben. Und was passiert nun? Tja, schwierig. Ich denke, wir sollten meine dampfbetriebenen Automaten hier im Gepäcklager verstecken. Wozu das? Als eine Art Sicherheit für die morgige Nacht. Das heißt also, dass du wirklich weitermachen willst? Ja, Clifford. Denn ich werde den Verdacht nicht los, dass Spook etwas Besonderes für morgen plant, nach allem, was geschehen ist. Lord Atherton, ich habe dem Verbrecher öffentlich unsere Passivität garantiert. Bitte unternehmen Sie nichts, was das Leben der Prager gefährden könnte. Seien Sie unbesorgt. Bei der Übergabe des Goldes werde ich in keinster Weise eingreifen. Ich beziehe hier meinen Beobachtungsposten und werde nur dann helfen, wenn es die Situation erfordert. Du könntest nicht zufällig einen Atü entbehren? Es ist eine lange Reise mit der Kutsche. Da wäre ein Leibwächter... Edward, wo sollte der denn hin? Etwa zu uns in die Kutsche? Schluss damit! Ihr wolltet wissen, was in den Kisten ist. Das habt ihr nun gesehen. Könnten wir jetzt endlich zurück zum Hotel? Selbstverständlich, Liebes. Und bevor wir abreisen, werden wir euch noch zum Dinner ausführen. Zum Abschied werde ich Sie in das beste Gasthaus der Stadt einladen, meine Damen. Wenn das alles vorbei ist und wir wieder Ruhe haben, müssen Sie meine Heimatstadt ein zweites Mal besuchen. Sie werden sehen, Prag ist voller Schönheit und Poesie. Ein Ort der Ruhe und des friedlichen Miteinanders. Nur, dass hin und wieder ein halber Stadtteil in die Luft fliegt. Ich muss sagen, Sie haben nicht zu viel versprochen. Das Dinner war exzellent. Freut mich sehr, dass es Ihnen geschmeckt hat, Madam. Ich denke, ein Brandy würde das Ganze letztlich abrunden. Aber, Darling, wir wollen den guten Carter doch nicht länger warten lassen, als es unbedingt sein muss. Vergebung. Ich hatte ja keine Ahnung, dass wir uns aus Rücksichtnahme auf den Butler einschränken müssen. Nun, gegen einen Brandy hätte ich persönlich auch nichts einzuwenden. Ha! Dann wären wir also schon zu zweit. Was ist mit dir, Clifford? Die Kutsche war recht bequem. Ich glaube nicht, dass Carter die Zeit lang wird und... Clifford, also weißt du... Mach drei. Bradshaw, was ist mit Ihnen? Sie als Verfechter britischer Tradition? Ein opulentes Essen nicht mit Brandy und Zigarre zu krönen? Völlig ausgeschlossen. Damit wäre wohl alles geklärt. Herr Bürgermeister, lassen Sie eine Kiste Zigarren und einen guten Tropfen an unseren Tisch bringen. Mit dem größten Vergnügen. Das ist wieder einmal typisch. Während ihr in aller Ruhe euren Clubgewohnheiten huldigt, wird es immer später und später. Ich hatte eigentlich auch gehofft, dass wir noch vor der Dunkelheit aufbrechen würden. Ihr werdet sehen, sobald die Kutsche losgefahren ist, wird sanfter Schlaf euch umhüllen. Und wenn ihr aufwacht, liegt ihr in einem weichen, warmen Bett. Ach, und wie bitte sehr kommen wir in dieses weiche, warme Bett, liebster Schwager? Edward und ich werden euch auf den Sänften unserer Arme dorthin geleiten, liebste Diane. Es ist nicht zu glauben, was die für einen Unfug erfinden, damit sie ihre Zigarre und ihren Brandy bekommen. Darf ich euch daran erinnern, dass wir uns diese irdischen Güter nach der Flucht redlich verdient haben? Treffender Einwand, Brüderchen. So, für die Herren einen Brandy und Zigarren und für die Damen... Pralinen! Nur vom Feinsten, versteht sich. Ihre Frau ist wirklich zu beneiden. Vielen Dank, Madam. Da fällt mir ein, haben Sie schon Nachricht von Ihrer Gemahlin? Noch nicht. Bis nach Pilsen sind es über 60 Meilen. Aber sie wollte mir umgehend ein Telegramm schicken. Ausgezeichnet. Könnte mir vorstellen, dass sich der auch zu vorgerückter Stunde trinken lässt. Ganz Ihrer Meinung. Wo wir gerade von vorgerückter Stunde sprechen, vielleicht solltet ihr wirklich langsam an Aufbruch denken, hört ihr? Wieder eine Stunde rum. Wie? Schon 8 Uhr? Also auf meiner Uhr ist es erst 20 Minuten vor 8. Dann geht dein Chronometer wohl ein bisschen nach. Wo hast du den doch noch gleich gekauft? Bei diesem Krämer in Hampstead? Wie oft schlägt die denn zur vollen Stunde? Ich habe nicht mitgezählt, aber das waren weit mehr als 8 Schläge. Das ist nicht die Rathausuhr. Das sind die Glocken von St. Vitus. Und? Jetzt ist keine heilige Messe. Außerdem, Allmächtiger, die große Magda. Was haben die Leute? Wer ist die große Magda? Die größte Glocke im Glockenturm von St. Vitus. Ich finde, sie klingt sehr hübsch. Sie verstehen nicht. Die große Magda wird nur geläutet, wenn schlimmes Unheil droht. Edward, können wir jetzt nicht endlich... Sicher, Liebes. Herr Bürgermeister, wir danken für die großzügige Einladung. Was war das? Irgendetwas Schlimmes geht vor. Nur die Ruhe. Vielleicht wurde die Glocke versehentlich geläutet. Versehentlich? Nein, das ist undenkbar. Alle wissen, was für eine Bedeutung die große Magda hat. Allen voran der Küster. So langsam glaube ich auch, dass hier etwas nicht stimmt. Seid ihr alle fertig? Wenn es nach uns gegangen wäre, säßen wir schon längst in der Kutsche. Dann wollen wir gehen. Herr Bürgermeister, ich fahre zurück ins Hotel. Können wir Sie unterwegs zu Hause absetzen? Nein, ich muss herausfinden, was passiert ist. Aber ich begleite Sie noch zur Kutsche. Gut, dass die Herrschaften kommen. Ich wollte gerade zu Ihnen. Carter, was haben Sie auf dem Herzen? Dort, Sir. Sehen Sie nur. Clifford, was haben die Leute? Wovor laufen Sie weg? Ich weiß nicht, Darling. Hey, Sie, hallo, was ist los? Wo laufen Sie denn hin? Machen Sie, dass Sie wegkommen. Sie sind gleich da. Wer? Wer ist gleich da? Lassen Sie mich los, ich muss weg. Der Mann war ja völlig von Sinnen. Ja, aber vor Angst. Darf ich den Herrschaften die Tür aufhalten? Sie dürfen, Carter. Wollen Sie unter diesen Umständen nicht doch besser mit uns fahren? Ich habe eine Verpflichtung gegenüber den Bürgern dieser Stadt. Ich darf mich nicht einfach aus der Verantwortung stehlen. Da kommt wirklich etwas. Was? Was ist das? Spooks Maschinen. Bitte, meine Herrschaften, steigen Sie sofort ein. Geoffrey? Wir sollten tun, was der Kutscher sagt. Los in die Kutsche! Warte noch. Vielleicht sollte ich mir das doch aus der Nähe... Ja, hast du den Verstand verloren? Die Dinger sind bestimmt nicht zum Vergnügen. Aber wir haben Spook doch alle Garantien gegeben. Er hat keinen Grund, sinnlose Gräueltaten zu begehen. Hast du vergessen, dass Spook keinen großen Anlass braucht, um Menschen zu ermorden? Außerdem, sieh mal, was diese Maschinen Menschen in den Händen halten. Unzählige Schallgranaten. Clifford, wovon sprichst du? Mein Gott, du hast recht. Schnell in die Kutsche. Aber ich kann doch unmöglich. Sie fahren mit uns. Los! Ja! Kutscher, wir müssen runter von diesem großen Platz. Fahren Sie in die Gasse da vorne. Sie sind stehen geblieben. Das bedeutet nichts Gutes. Edward, was ist das? Mir wird so anders. Schneller, in die Seitenstraße. Da sehen Sie doch nur. Die Menschen fallen um, wie vom Blitz getroffen. Der Kutscher. Clifford, was geschieht mit uns? Ich kann nicht mehr atmen. Gleich haben wir es geschafft. Wir kommen außer Reichweite. Ach, ja, es wird besser. Raus! Nichts wie raus hier! Ist jemand verletzt? Frag nicht. Raus, schnell! Was ist mit dem Kutscher? Wir können nichts mehr für ihn tun. Tot? Er ist tot? Aber wieso denn? Pferde sind es auch. Offensichtlich waren sie dem tödlichen Schall zu lange ausgesetzt. Wir können von Glück reden, dass wir in der Kutsche saßen. Dieses Monster. Warum schickt er seine Mordmaschinen in meine Stadt? Wäre es nicht besser, wir würden uns erstmal eine sichere Bleibe suchen? Ich meine, was, wenn uns dieses Ding folgt? St. Vitus ist nicht weit von hier. Nur ein paar Straßen. Dort sind wir geschützt. Gut, zeigen Sie uns den Weg. Darling, deine Hand. Pflichten die Herrschaften mir bei, das Gepäck einstweilen in der Kutsche zu belassen? Ausnahmsweise, Carter. Schnell, hier entlang. Ist es noch weit? Nur noch um diese Ecke. Dann müssen wir schon... Allmächtiger. Das ist eine Armee. Eine Armee von Maschinenmenschen. Sie belagern die Kirche. Dort, in den Hauseingang. Noch haben sie uns nicht bemerkt. Es waren mindestens 50. Oh, Darling, ich habe solche Angst. Ich will weg hier. Ich will nicht sterben. Das wirst du auch nicht, Liebes. Wir werden uns was einfallen lassen. Nicht wahr, Bruderherz? Ja, natürlich. Wir... Die Automaten dringen in die Kirche ein. Sie haben die großen Flügeltüren einfach eingedrückt. Wir sind nirgends vor ihnen sicher. Vergebung. Aber die Maschinenmenschen schwärmen aus. Sie kommen hierher. Wir müssen irgendwie in dieses Haus gelangen. Vielleicht können wir uns dort verstecken. Die Tür ist gar nicht verschlossen. Sie sind gleich da. Hinein, schnell. Was wollen Sie denn mit dem Stuhl? Ich blockiere die Tür. Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Hauptsache, Sie finden uns nicht. Hier geht es runter in den Keller. Warte noch, vielleicht... Oh Gott, diese Monster wollen hier rein. In den Keller. Oh, und wohin jetzt? Verdammt. Kein einziges Kellerfenster. So, tut doch was. Das Ding ist schon oben an der Treppe. Hier geht es weiter. Hinter diesen Kisten ist ein Gang. Eine brillante Idee. Hier ist es fast so finster wie in diesen Abwasserschächten. Thomas, haben Sie nicht... Ich suche ja schon, aber ich finde dieses verflixte Streichholzbrettchen nicht. Stopp. Halt. Was ist... Warum läufst du nicht weiter, Geoffrey? Weil der Gang hier endet. Das kann doch nicht sein. Kein Ausgang. Eine Sackgasse. Hervorragend. Wir sitzen in der Falle. Versteckt euch. Da liegen Kisten oder sowas. Zu spät. Hören Sie? Kein Entrinnen. Maschine, komm. Davon. Seht doch nur. Der Automat ist genau vor dem Gang stehen geblieben. Clifford, halt mich fest. Ich bin bei dir. Dieser Stahlbolzen weiß genau, dass wir hier sind. Irgendwelche Vorschläge, Bruderherz? Ich weiß nicht. Wieso rührt sich dieses Mistding nicht? Ich weiß nicht, ob es klug ist, wenn wir unseren Kontrahenten noch beleidigen. Da, was habe ich gesagt? Kann jemand erkennen, was der Automat vorhat? Beim besten Willen nicht. Das Einzige, was ich sehe, sind seine Umrisse. Ja, vielleicht kann er in dieser Dunkelheit ebenso wenig sehen wie wir. Und er ist sich nicht schlüssig, was er machen soll. Da! Er hebt den Arm! Er hält etwas in der Hand! Allmächtiger, er wird doch nicht... Was ist das? Was kommt da? Das Todesurteil. Eine Schallgranate. Die Maschine hat den Draht schon herausgezogen. Wer hat da geschossen? Ich bitte um Vergebung, wenn ich Sie erschreckt haben sollte, Milady. Ich habe geschossen. Sie, Carter? Ganz recht, Sir. Dank des Hinweises von Mr. Bradshaw erinnerte ich mich der Dinge, die seine Lordschaft im Hotel berichtete. Noch vor ihrer wundersamen Errettung aus der Prager Kanalisation. Ausgezeichnet, Carter. Sie haben die Granate zerstört. Nur einen Moment später und es wäre um uns geschehen gewesen. Vortrefflicher Schuss in dieser Dunkelheit, meine Hochachtung, Carter. Welcher Fügung verdanken wir es, dass Sie ausgerechnet jetzt eine Waffe zur Hand hatten? Nun, es ist Ihr Revolver, Sir. Mein Revolver? Ganz recht, Sir. Unlängst hießen Sie mich, Ihren Revolver stets griffbereit zu halten. Kurz vor der Kollision der Züge. Selbstverständlich kam ich Ihrem Wunsch nach. Und angesichts der Gefahr erlaubte ich mir, ihn selbst abzufeuern. Carter, wenn Sie nicht schon in unseren Diensten stünden, ich würde Sie sofort, auch ohne Empfehlungsschreiben, einstellen. Vielen Dank, Sir. Zu gütig. Auf Sie war und ist Verlass, Carter. Vielen Dank, Milady. Habt ihr in eurem Jubel vergessen, dass dieses Ungeheuer immer noch da vorn steht? Tja, jetzt, wo du es erwähnst. Psst, horchen Sie. Ich höre nichts. Das ist es ja. Die seltsamen Geräusche, die dieses Ding gemacht hat, haben aufgehört. Scheint so, als hätte unser guter Kater zwei mit einem Streich erledigt. Wahrhaftig. Der Automat rührt sich nicht mehr. Geoffrey, bleib um Himmels Willen hier. Die Maschine wird dich umbringen, wenn du ihr zu nahe kommst. Nein, Thomas, wenn ich richtig liege, dürfte sie nun ebenso gefährlich sein wie eine Dose Schusternägel. Ich komme da nicht mehr so ganz mit. Geoffrey, bitte fordere es nicht heraus. Na also, wie ich es mir gedacht habe. Was? Was hast du dir gedacht? Kommt ruhig zu mir. Die Maschine ist jetzt völlig harmlos. Nein, Diane, bitte lass mich vorgehen. Unser Onkel hat schon so oft von harmlosen Dingen gesprochen, die alles andere waren, aber eben nicht harmlos. Seht ihr? Die Maschine bewegt sich nicht mehr. Und das wird auch so bleiben. Und warum auf einmal? Weil der Gyroskopantrieb, die eigentliche treibende Kraft, aufgebraucht ist. Soll das heißen, das Ding ist stehen geblieben wie... ja, wie ein Wecker? Der Vergleich ist gar nicht so schlecht. Wie die billigen Taschenuhren, die du dir immer andrehen lässt, Brüderchen. Das Schwungrad des Gyroskops verliert mit der Zeit natürlich an Kraft. Wenn es nicht von Zeit zu Zeit beschleunigt wird, muss der Automat zwangsläufig irgendwann stehen bleiben. Wie auch immer, ich will raus aus diesem Keller. Könnten wir nicht endlich wieder nach oben? Ich muss auch raus aus diesem Mauseloch. Ich muss wissen, was draußen geschieht. Darf ich darauf aufmerksam machen, dass es da oben von diesen heimtückischen Weckern nur so wimmelt? Das ist mir egal. Lassen Sie uns noch ein paar Minuten abwarten. Also gut. Warten wir noch eine Weile, um sicher zu sein. Aber dann werde ich diesen Keller verlassen. Notfalls auch allein. Wir werden Sie begleiten und gebe Gott, dass sich Spooks Häscher zurückgezogen haben. Da steht schon wieder einer. Und da auch. In der zunehmenden Dunkelheit sehen diese erstarrten Eisenmonster noch schauerlicher aus. Ja, man hat das Gefühl, als würden sie im nächsten Moment zu neuem Leben erwachen. Geben Sie Acht, Sir. Vor uns... Oh, Edward! Wie schrecklich! Sieh nicht hin, Diane. Bleib dicht hinter mir und schau nur auf meinen Rücken. Entsetzlich. So viele Tote. Die ganze Straße liegt voller Leichen. Müssen wir wirklich hier entlang? Ja, es gibt keinen anderen Weg, wenn ich sie zum Schiff bringen soll. Dr. Spook hat seine Drohung wahrgemacht. Er hat einen Reiter der Apokalypse nach Prag entsandt. Nur, warum? Warum hat er das getan? Und ich habe ihm extra meine bedingungslose Kapitulation angeboten. Dieser Teufel. Mir ist, als wandelten wir durch einen lebendigen Albtraum. Warum begeht Spook dieses Massaker? Obwohl er doch genau weiß, dass wir ihm unterlegen sind. Wir hätten gezahlt. Weil es ihn erfreut, den Tod zu bereiten. Hm. Und das hundertfach. Dennoch, irgendetwas ergibt dabei keinen Sinn. Sir, wenn Sie gestatten. Bitte, Carter. Sprechen Sie. Vielen Dank, Sir. Ich vermute, dass es mit dieser abscheulichen Tat etwas anderes auf sich hat, als wir annehmen. Wie meinen Sie das? In fast allen Straßen und Gassen stehen regungslose Automaten. Sie haben recht, Carter. Aber was wollen Sie damit andeuten? Ich stelle mir die Frage, warum unser Gegner diese offensichtlichen Geschenke gemacht hat. Geschenke? Mein lieber Carter, wir sind an ungezählten Toten vorbeigekommen. Das ist richtig, Sir. Und die schrecklichen Bilder haben sich unauslöschlich in mein Gedächtnis geprägt. Dennoch frage ich mich, warum Dr. Spook es riskiert, dass wir das Geheimnis seiner Maschinen entschlüsseln. Jetzt, einen Tag vor der Übergabe des Goldes. Das liegt in der Natur seines Größenwahns. Verzeihung, ein so berechnender und eiskalter Denker läuft freiwillig Gefahr, dass wir unter Umständen seine wahre Identität herausfinden? Wollen Sie damit sagen, dass das Ganze ein Versehen war? Vielleicht ein schrecklicher Irrtum, ja. Verzeihen Sie, aber Prag hat wahrscheinlich hunderte Tote zu beklagen. Sie alle wurden Opfer eines Irrtums? Ihre Theorie ist vielleicht gar nicht so abwegig, Carter. Psst. Hört ihr das? Diese Brut wütet immer noch in der Stadt. Wir müssen ihr endlich etwas entgegenstellen. Und was, wenn ich fragen darf? Wie weit ist es von hier bis zum Bahnhof? Bis zum Bahnhof? Vielleicht gut 1,5 Meilen. Ein schnelles Transportmittel, das ist es, was wir brauchen. Sag mal, spielst du etwa darauf an, deine Atys auch noch auf Prag loslassen zu wollen? Nicht auf die Stadt, sondern auf Spooks todbringende Erfindungen. Aber 1,5 Meilen, Geoffrey. Das unbeschadet zu überstehen, mein Gott. Von hier kann man sie sehen. Thomas, wo? Hier, an der Ecke bin ich. Schnell, kommt her. Tatsächlich. Sie marschieren die Uferpromenade entlang. Was für eine unheimliche Prozession im Schein der Laternen. Wir können von Glück sagen, dass wir ihnen nicht erneut begegnet sind. Wo können die wohl hinwollen? Es sieht fast so aus, als würden sie... Ja, als würden sie abrücken. Jetzt, wo sie ihr Zerstörungswerk verrichtet haben, Thomas, du hast recht. Die Automaten kommen aus allen Richtungen und formieren sich zu einer langen Zweierreihe. Wie viele mögen das sein? Einige Dutzend, würde ich vermuten, meine Liebe. Wenn die Bemerkung gestattet ist, zahlreiche der Maschinen bleiben auf ihrem Weg einfach stehen. Sehen Sie? Wirklich ungewöhnlich. Und es werden immer mehr. Da seht euch das an. Ja, was geschieht denn jetzt? Herr Bürgermeister, was ist dort unten? Nichts. Da ist nichts. Nur die Moldau. Ja, die marschieren schnurstracks die Treppe hinunter zum Fluss. Die Maschinen stürzen sich ins Wasser. Das ist doch unmöglich. Nein, ist es nicht. Eine nach der anderen fällt vornüber in den Fluss. Carter, so langsam glaube ich, dass an Ihrer Theorie was dran ist. Danke, Sir. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Eben noch waren wir diesen Automaten ausgeliefert und jetzt stürzen sie sich wie Lemminge in die Moldau. Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Aus der Nähe ansehen? Dir ist wirklich nicht mehr zu helfen, Geoffrey. Aber ich bin offensichtlich nicht der Einzige, seht ihr? Ja, die Menschen haben begriffen, was los ist. Sie kommen aus ihren Verstecken und laufen zum Ufer. Das kümmert die Maschinen nicht. Sie laufen blindlings weiter in ihr Verderben. Kommen Sie, Herr Bürgermeister. Ich will dabei sein, wenn sich diese Monster selbst vernichten. Ja, den Moment des Triumphes will ich an der Seite meiner Landsleute auskosten. Gehen wir. Schlauer Fuchs, unser Herr Bürgermeister. Wieso? Naja, gerade dann präsent zu sein, wenn der Feind untergeht, so etwas hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Würde mich nicht wundern, wenn Sie ihn bald als Held hochleben ließen. Ach, du übertreibst. Warum sollten die ihn als Held feiern? Übertreibung ist eine Eigenschaft, die meinem lieben Onkel zu eigen ist, nicht mir. Davon abgesehen, ich bin sehr durstig. Carter, halten Sie außer dem Revolver noch etwas in Ihrem Jackett parat? Vielleicht einen guten Scotch? Sie meinen so eine Art Flasche für den absoluten Notfall? Eben eine solche, Carter. Moment, Sir. Bitte, Sir. Sehr zum Wohl. Danke, Carter. Oh, ausgezeichnet. Wenn wir wieder in Reading sind, werde ich Ihnen eine Woche bezahlten Urlaub spendieren. Mein Wort darauf. Zu liebenswürdig, Sir. Was ist denn da los? Wie es aussieht, behält Edward wieder einmal recht. Prag trägt seinen mutigen Sohn durch die Straßen. Na, Liebes, noch Zweifel an der Menschenkenntnis deines Gatten? Nein, Edward, du bist der Beste. Da kommen sie! Oh, Gott sei Dank, endlich! Wo seid ihr denn so lang gewesen? Frag nicht. Wir können von Glück reden, dass wir noch am Leben sind. Seid ihr etwa den Metallmonstern in die Arme gelaufen? Aber Geoffrey sagte doch, dass die längst nicht mehr funktionieren würden. Und damit lag er auch richtig. Dennoch wären wir seinetwegen beinahe von dem Mob gelyncht worden. Wie bitte? Gelyncht? Hier, bitte nehmen Sie den Koffer, Carter. Sehr wohl, Sir. Darling, was soll das bedeuten? Das kann dir nur unser Onkel selbst erklären. Wo ist Geoffrey eigentlich? Der dürfte gleich hier auftauchen. Zumindest höre ich ihn nahen. Edward, was geht hier vor? Carter, bitte klären Sie die Damen auf. Ich werde sonst wieder nur ausfallend. Gern, Sir. Sehen Sie, Milady, nachdem wir das Gepäck aus der Kutsche geborgen hatten, überzeugte uns seine Lordschaft von der Nützlichkeit seiner Automaten. Deshalb gingen wir zum Bahnhof. Die Inbetriebnahme der Apparate erwies sich auch nicht als schwierig. Als schwierig hingegen erwies sich der Umstand, die aufgebrachten Bürger davon zu überzeugen, dass Geoffreys Goldjungen nicht von Dr. Spook stammen. Und vor allem, dass wir, die wir in so brüderlicher Eintracht mit ihnen durch die Stadt marschierten, keine von Spooks Spießgesellen sind. Er hat alle fünf mitgebracht? Ja, alle fünf. So, da wären wir. Tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Sind wir vollzählig? Mhm. Schön. Dann können wir ja ablegen. Und der Captain, der sollte euch doch unterwegs treffen. Das hat er auch. Allerdings... Allerdings, als das polternde Büchsenkabinett aus dem Bahnhof gestampft kam, da hat er dann schnurstracks die Flucht ergriffen. Und wer steuert jetzt das Schiff? Keine Angst, meine Liebe. Es ist wesentlich schwerer, durch polares Gewässer zu steuern, als diesen Kahn in der Flussmitte zu halten. Bist du sicher? Kein Problem, Thomas. Berühmte letzte Worte. Clifford, könnten du und Edward die Planke einholen? Ich mache die Leinen los und lasse den Motor an. Sollen wir nicht doch lieber warten, bis es hell wird? Oh, wir haben am Bug einen elektrischen Scheinwerfer. Damit leuchten wir uns schon heim. Gut, dem ist dann wohl nichts mehr hinzuzufügen. Raus aus Prag und zurück Richtung England. Darling, lass uns die Kabine inspizieren. Carter, übernehmen Sie das für mich mit der Planke? Selbstverständlich, Sir. Beinahe hätte ich es vergessen. Ich soll den Damen und dir, Thomas, herzliche Grüße vom Bürgermeister ausrichten. Das ist aber lieb von ihm. Habt ihr ihn doch noch gefunden? Nicht ganz. Wäre er nicht zufällig des Weges gekommen, hätten uns seine reizenden Mitbürger an der nächsten... Hörst du die Vögel? Die Nacht ist bald vorbei. Ein Segen. Ich kann meine Augen nicht mehr aufhalten. Kein Wunder. Wir sollten uns auch ein paar Stunden Schlaf gönnen. Eigentlich wollte ich ja erst den Melnik anlegen. Aber du hast recht. Wir sind die letzten Stunden gut vorangekommen. Ich drehe bei und werfe den Anker. Ausgezeichnet, ja. Also ich... Pardon. Ich bin dann unten in der Kajüte. Ich hoffe, dass da noch Platz für uns ist. Für den Captain und den ersten Offizier ist immer Platz. Na dann, ich bin vielleicht müde. Also, bis gleich. Pass auf, dass du keinen weckst. Sehe ich aus wie deiner Typ? Na ja. Frechheit. So, das ist nahe genug am Ufer. Die Ankerwinde könnte einen Tropfen Öl vertragen. Nanu? Was war denn das? Da liegt etwas im Wasser. Verwünscht. Wenn es doch endlich dämmern würde, ich brauche mehr Licht. Licht, das ist es, der Scheinwerfer. Na also, jetzt ist es so hell, dass es... Oh mein Gott. Das ist ein Schiff. Ein gesunkenes Schiff. Gespenstisch. Einige Deckaufbauten ragen noch aus dem Wasser. Grundgütiger, ein paar Yards weiter und wir hätten das Wrack gerammt. Das kann doch nicht lange her sein. Überall treiben Gegenstände umher. Außerdem blockiert der Rumpf die Fahrrinne. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Nichts. Das Ruderhaus steht nur knapp bis zur Hälfte im Wasser. Ich mal... wo ist die Planke? Da. Bis zum Fenster. Das könnte reichen. Sehr gut, dann wollen wir mal. Bloß nicht das Gleichgewicht verlieren. Wenn mich die anderen so sehen könnten. Und hinein. Boah, ist das kalt und finster. Ich hätte meine Lampe mitnehmen sollen. Oder zumindest den Scheinwerfer ausrichten. Steht jemand am Steuerrad? Hallo? Ist alles in Ordnung? Verzeihen Sie mein Eindringen. Ich bin hier, um zu helfen. Merkwürdig. Der regt sich nicht. Hören Sie, ich wäre beinahe mit Ihrem Schiff zusammengestoßen. Was ist passiert? Was ist denn mit Ihnen? Alles, was recht ist. Ich habe ausgezeichnet in dieser Koje geschlafen. Und du, Liebes? Danke. Wenn ich nicht gerade wach lag, hatte ich Albträume. Und dann muss es heute Morgen noch kurz gewittert haben. Hast du das nicht mitbekommen? Nein, tut mir leid. Ich habe fest geschlafen. Du wirst schon sehen, Darling. Wenn wir erst auf dem Schiff nach Brighton sind, wirst du die schrecklichen Ereignisse der letzten Nacht verwunden haben. Das hoffe ich wirklich, Edward. Diese schrecklichen Maschinenmenschen, die uns... Oh! Aber, das ist... sind doch nur Geoffreys hilfreiche Butler. Apropos Butler... Carter, besteht begründete Hoffnung, den Tee noch vor dem Dinner zu bekommen? Pardon, Sir. Ich musste mich nur kurz in der Kombüse zurechtfinden. Sie hätten meinen Onkel fragen sollen. Schließlich hat er uns dieses Luxusschiff besorgt. Das war der Bürgermeister, Darling. Wo ist er überhaupt? Der Bürgermeister? Den haben wir bei seiner begeisterten Anhängerschaft zurückgelassen. Schon vergessen? Ich meine doch nicht den Bürgermeister, sondern Geoffrey. Unseren wertgeschätzten Onkel? Ach so. Der steht sicher im Ruderhaus und brütet über irgendwelchen Karten. Sieht da, Matrose Bradshaw. Sagen Sie nichts, Thomas. Ich habe heute Nacht gehört, dass Sie sehr gut geschlafen haben. Oh, das tut mir leid, Lady Diane. Ich weiß, ich habe einen, nun, sagen wir, sehr geräuschvollen Schlaf. Ist mein Bruder mittlerweile auch erwacht? Er und Lady Alice müssten jeden Moment an Deck kommen. Dann können wir ja erfrischt und munter wieder in See stechen. Richtig, wir liegen ja noch vor Anker. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dachten Sie, wir wären schon unterwegs? Nun ja, weil Geoffrey nicht unten war, bin ich davon ausgegangen. Aber der Motor läuft ja noch gar nicht. Vielleicht hat unser Genie Probleme, die Maschine anzuwerfen. Dann werde ich ihm mal zur Hand gehen. Der Tee, Sir. Danke, Carter. Ah, da kommen ja noch mehr Kreuzfahrer. Guten Morgen, liebster Schwager. Diane, komm, lass dich drücken. Du siehst müde aus. Hast du etwa gut schlafen können nach all dem? Ich gestehe, ich war zu müde, um mich zu ängstigen. Aber jetzt? Oh, ich darf gar nicht an gestern Abend denken. Rührt nicht an den Schatten der vergangenen Nacht. Wir haben es glücklich überstanden. Seht, blauer Himmel und fast keine Wolke zu sehen. Wir sind weit weg von dem Grauen, das gestern war. Bist du über Nacht zum Lyriker geworden, Brüderchen? Das nicht. Ich bin einfach nur froh, dass wir bald wieder zu Hause sind. Nanu, Thomas, was ist mit Ihnen? Es geht um seine Lordschaft. Was ist mit ihm? Bringt er den Motor nicht in Gang? Lord Atherton ist nicht im Ruderhaus. Was soll das heißen? Dass sich Ihr Onkel nicht an Bord befindet. Aber das ist doch absurd. Wohin sollte er denn gegangen sein? Thomas, Sie waren als Letzter mit ihm zusammen. Was könnte er noch gemacht haben? Da bin ich überfragt. Im Morgengrauen hatten wir beigedreht, um vor Anker zu gehen. Wir waren beide hundemüde. Ich bin vor ihm in die Kabine. Geoffrey wollte direkt nachkommen. Und? Ist er? Ich weiß es nicht. Ich bin wohl sofort eingeschlafen. Vielleicht ist er nicht direkt zu Bett gegangen. Nein? Und was sollte er Ihrer Meinung nach stattdessen getan haben, Carter? Vielleicht wollte er sich jenes Wrack dort einmal aus der Nähe betrachten, wenn Sie mir die kühne Vermutung gestatten. Carter, wovon sprechen Sie? Vergebung, Milady. Von dem Schiff, das unmittelbar vor dem unseren aus dem Wasser aufragt. Ein Frachter. Gute Güte, und was für einer. Jetzt wird mir einiges klar. Sie haben recht, Carter. Mein Onkel muss den gesunkenen Kahn ebenfalls gesehen haben. Und wie ich ihn kenne, hat er nicht darauf gewartet, bis es hell war. Du glaubst, er war verrückt genug, rüber zu dem Schiff zu klettern? Was denkst du? Nun, wenn ich eines bei unseren Reisen gelernt habe, dann, dass unser Onkel stets entgegen jeder Vernunft handelt. Er war drüben. Aber was mag ihm geschehen sein? Wo ist er jetzt? Wenn er nicht mehr an Bord des Havaristen ist, so wird er am Ufer zu finden sein. Am Ufer, meinen Sie? Ganz recht, Milady. Sehen Sie dort? Das ist unsere Bootsplanke. Seine Lordschaft hat sie vom Ufer zum Fenster des Ruderhauses vorgeschoben. Na, hervorragend. Und wie kommen wir bitte sehr ans Ufer? Sir, ein beherzter Schritt sollte genügen, um festen Boden unter den Füßen zu spüren. Ja, oder um ein morgendliches Bad in der Moldau zu nehmen. Ich mache den Anfang. Bedeutet das, dass wir auf das Frühstück werden verzichten müssen? Ich fürchte ja. Vielleicht reicht es ja auch, wenn wir ihn einfach mal laut rufen würden. Kein schlechter Gedanke. Also dann. Geoffrey! Geoffrey! Man mag unserem Onkel ja vieles nachsagen. Schwerhörigkeit gehört nicht dazu. Na dann, was hilft's? Machen wir eben einen Landspaziergang. Mit dem Schiff werden wir sowieso nicht mehr weiterkommen. Er kann unmöglich noch in der Nähe sein. Wir haben das ganze Ufer abgesucht. Wie vom Erdboden verschluckt. Ob er sich aufgemacht hat, nach einem anderen Transportmittel zu suchen? Und lässt uns zurück, ohne ein Wort zu sagen? Ohne jedwede Nachricht? Nun, es wäre nicht das erste Mal, wie Sie sich bestimmt erinnern. Nun, damals war die Ausgangssituation doch wohl ein wenig anders als heute. Es gibt noch einen Platz, an dem wir nicht nachgesehen haben. Du meinst das Wrack? Aber Alice, wir haben ihn ein Dutzend Mal gerufen. Er hätte mitbekommen müssen, dass wir ihn suchen. Und wenn er nicht antworten konnte, weil... Weil was? Wenn ihm nun etwas zugestoßen ist. Liebling, würdest du bitte nicht solch unheilschwangere Vermutungen zum Besten geben? Dafür bin ich zuständig. Uns wird wohl oder übel nichts anderes übrig bleiben, als an Bord des fremden Schiffes zu klettern. Pardon, aber ich denke, dass das nicht notwendig sein wird. Warum? Haben Sie was entdeckt, Carter? Hier auf dem lehmigen Boden sind Fußabdrücke. Das sollen Fußabdrücke sein? Ganz recht, Sir. Unverkennbar die Schuhe seiner Lordschaft. Den Abdruck der Sohle würde ich unter Hunderten herausfinden. Sicherlich. Und warum, wenn ich fragen darf? Für mich sieht dieser Sohlenabdruck nicht anders aus als jeder andere auch. Wenn es überhaupt ein solcher ist. Ich habe kurz vor Verlassen des Hotels seine Schuhe eingefettet, Sir. Und da fiel mir auf, dass die Sohlen des Absatzes rechtwinklig zueinander aufgebracht wurden. Zweifelsohne ein Versehen. Carter, verzeihen Sie, wenn ich Ihnen mal wieder überhaupt nicht folgen konnte. Aber sagten Sie rechtwinklig? Sehr wohl, Sir. Die Riefen der linken Sohle verlaufen quer zur Schrittrichtung. So, wie es sein sollte. Die der rechten jedoch fälschlicherweise zur Schrittrichtung hin. Tatsächlich. Hier kann man es ganz deutlich erkennen. Aber noch ein anderer Umstand ist bemerkenswert, Sir. Ach, und welcher mag das sein? Vielleicht der, dass meine Schuhe vor unserer Abreise nicht geputzt worden sind? Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Sir, aber... Jetzt lass ihn doch endlich einmal ausreden, Edward. Was ist Ihnen noch aufgefallen? Wir stehen wenige Yards von der Bohle entfernt. Und es gibt nur eine Fußspur, die wir sehen können. Aber diese führt nicht etwa näher an den Fluss heran. Im Gegenteil, die Schuhspitzen führen offensichtlich von der Schiffsplanke weg, ins Uferdickicht. Daraus ergeben sich zwei Schlussfolgerungen. Carter, Sie waren schon immer ein Universalgenie. Scotland Yard wäre die richtige Adresse für Sie. Vielen Dank, Sir. Doch meine bescheidenen Beobachtungen wären Ihnen früher oder später sicherlich selbst aufgefallen. Zu welchen Schlussfolgerungen kommen Sie? Nun, da sich die Schrittrichtung von dem gesunkenen Frachter wegbewegt, ist davon auszugehen, dass seine Lordschaft das Schiff verlassen hat. Großartig kombiniert. Aber wie konnte er es verlassen, wenn er noch nicht einmal drauf war? Das ist die zweite Schlussfolgerung, zu der ich komme, Sir. Seine Lordschaft muss die Bohle zweimal benutzt haben. Erst, um von unserem Schiff auf das Wrack zu gelangen und ein zweites Mal, um das Ufer zu erreichen. Allerdings vom Wrack aus. Tja, Edward, wenn du mich fragst... Ich weiß. Carter, ich denke, wir können Ihnen bedenkenlos die Führungsgewalt in den Schoß legen. Irgendwelche Einwände? Keine. Dann also los. Wie belieben, Sir? Mein Schwager und wir übrigen sind der Meinung, dass Sie vorausgehen sollen. Zu gütig, Milady. Aber ist dies auch wirklich im Sinne der anwesenden Herrschaften? Carter, wir kennen und schätzen Ihre Qualitäten. Kein Wort mehr darüber. Ganz recht. Überdies war das einer der Gründe, warum wir Sie auf diese Reise mitgenommen haben. War es nicht so? Genau so war es. Meine Meinung kennen Sie, Carter. Nun, bei so viel Zuspruch wird es mir ein Vergnügen sein, mich der Ehre Ihres Vertrauens würdig zu erweisen. Es reicht, wenn Sie uns zu unserem unbelehrbaren Onkel führen. Bitte hier entlang. Offensichtlich ist er noch einmal zu unserem Boot zurückgegangen. Vielleicht hatte er etwas vergessen. Des Abschieds wegen war es sicherlich nicht. Hier enden seine Schritte. Leider sind seine Fußabdrücke durch die unseren überdeckt. Zudem ist der Boden sehr hart. Ja, hier endet die Fährte. Das war eine schnelle Suche. Und schon was zu sehen von ihm? Sehr witzig, Edward. Hier sind Äste abgeknickt und die hohen Halme niedergetreten. Es wäre möglich, dass Lord Atherton diese Richtung eingeschlagen hat. Lassen Sie mal sehen. Ja, kein Zweifel. Hier ist jemand lang gegangen. Das sieht man auch ohne Fußspuren. Die Pirsch geht also weiter? So ist es, Bruderherz. Man könnte beinahe annehmen, wir machten einen schönen Spaziergang. Es ist ein herrlicher Morgen, die Vögel singen und der Wald ist hell und freundlich. Ja, und seit gut einer halben Stunde stapfen wir mit unseren besten Schuhen, von denen fast alle geputzt zu sein scheinen, durchs Unterholz. Ohne Morgentoilette, ohne frische Kleidung und selbstverständlich ohne Frühstück. Ah, was für ein schöner Morgen. Clifford, dein Bruder hat das seltene Talent, einem auch die schönen Dinge schlecht zu reden. Aber Alice, wenn ich etwas schlecht reden wollte, erwähnte ich sicherlich noch, dass wir unsere sämtliche Habe einfach unbewacht im Boot zurückgelassen haben. Oder dass wir als Transportmittel letztlich wieder auf die abenteuerliche tschechische Eisenbahn werden zurückgreifen müssen. Oh, manchmal bist du wirklich unverbesserlich. Da vorn, wie es scheint, lichtet sich der Wald dort ein wenig. Und? Sind wir noch auf der richtigen Spur, Carter? Ich hoffe es, Sir. Es gibt so gut wie keine sichtbaren Anhaltspunkte mehr. Und warum gehen Sie dann so zielstrebig vorne weg? Ich verlängere lediglich die Richtung, aus der wir gekommen sind, Sir. Mit anderen Worten, Sie haben keine Ahnung, ob mein Onkel diesen Weg überhaupt gegangen ist, Carter. Seht mal! Wir kommen auf einen breiten Weg. Das ist ein besonderer Weg, Liebes. Darauf liegen nämlich Eisenbahngleise. Hurra! Hauptsache, wir irren nicht länger durch diesen Wald. Ja, Gleise sind sicherlich ein gutes Zeichen. Sagtest du ein gutes Zeichen? In England würde ich mich vermutlich auch über den Anblick tumber Gleise freuen. Aber hier... Ja, und jetzt? Was tun wir? Gehen wir nach rechts oder nach links? Carter, was meinen Sie? Schwer zu sagen. Ich bin mir sicher, dass Lord Atherton ebenfalls bei den Gleisen anlangte. Aber in welcher Richtung er ihnen folgte, bleibt uns verborgen. Es hilft nichts. Wir werden uns trennen müssen. Eine Gruppe geht nach links, die andere nach rechts. Oh, Darling. Können wir nicht erst eine kleine Pause einlegen? Das wäre sicher im Interesse aller. Es ist so dumm, dass wir nichts Essbares mitgenommen haben. Ja, es scheint in der Natur unserer Reisen zu liegen, dass wir stets unvorbereitet in solche Dinge stolpern. Ganz deiner Meinung, Clifford. Hört ihr das? Oh, ja, das ist ein Zug. Vielleicht gelingt es uns, ihn auf uns aufmerksam zu machen. Er kommt rasch näher. Das können Sie mit der Hand fühlen? So ist es, Milady. Die Vibration der Schiene wird kräftiger. Und wenn mich mein Gehör nicht täuscht, kommt er von links. Vielleicht können wir ihn auf dieser langen Geraden wirklich zum Halten bewegen. Der Lokführer müsste uns schon von Weitem sehen können. Das wäre in der Tat denkbar, Thomas. Da, ich sehe schon die Rauchfahne. Kommt. Stellen wir uns quer in einer Reihe auf und winken mit beiden Armen. Dann kann man uns nicht übersehen. Hallo! Hier! Uhu! Hallo! Hallo! Hallo! Hier! Hallo! Hier! Hierher! Sehen Sie uns nicht! Ja, der Zugführer hat uns gesehen. Ich halte es für meine Pflicht, die Herrschaften darauf aufmerksam zu machen, dass der Rauch eine rote Färbung besitzt. Was? Roter Rauch? Verdammt! Tatsächlich! Was ist los, Thomas? Warum sind Sie mit einem Mal so außer sich? Erinnern Sie sich nicht, Milady? Der unheilvolle Zug von Dr. Spook stieß roten Rauch aus. Oh, Dr. Spook? Oh nein! Was machen wir jetzt? Ich sollte mir einen Schemel kaufen und mich nach Delphi begeben. Mit Orakelsprüchen soll viel Geld zu verdienen sein. Schnell zurück in den Wald. Wir müssen uns verstecken. Aber er hat uns doch schon gesehen. Bin ich eigentlich der Einzige, der gerade ein Déjà-vu hat? Wir sollten versuchen, das Boot zu erreichen. Aber der Fluss ist blockiert. Vielleicht reicht es, wenn wir uns mit dem Schiff auf die andere Uferseite retten. Unverkennbar der Goldrachen. Es ist zu spät. Er ist gleich hier. Carter, Bitte geben Sie mir meinen Revolver. Sehr wohl, Sir. Darling, was hast du vor? Wo willst du hin? Wie ich unlängst sagte, es wird Zeit, dass ein englischer Gentleman diesem Spook auf die Finger klopft. Und der steht hier. Ein Mann, ein Wort. Außerdem habe ich dieses Versteckspiel wirklich satt. Bist du verrückt? Du glaubst doch nicht, dass du mit dieser Waffe hier... Oh, Clifford, tu doch was! Du kannst doch deinen Bruder nicht in sein Verderben rennen lassen! Mach keinen Unsinn! Du hast keine Chance gegen diesen Wahnsinnigen! Die einfachsten Methoden erweisen sich oft als die besten. Wie viel Schuss hast du noch? Genügend, um Rick Spook das Lebenslicht auszupusten. Dann ziel gut, denn da steigt jemand aus dem Zug. Ich ahnte es. Einer von seinen Maschinenmenschen. Aber das ist doch... Guten Tag, ich bin Atü. Was ist Ihr Wunsch? Atü? Aber wie kommt denn der hier... Hallo, Neffen. Ein Glück, dass ich euch hier treffe. Ich hoffe, ich habe euch nicht erschreckt. Woher wusstest du, wo du suchen musstest? Nun, ganz einfach. Ganz einfach. Jetzt kommt's. Ich habe dem Automaten am Schiffsruder den Kasten mit seiner Steuerungsplatte entnommen. Darauf ist die Route eingraviert, die er mit dem Schiff gefahren ist. Hier. Seht her. Man kann deutlich erkennen, dass dieser Endpunkt die Anlegestelle in Prag darstellt. Dort hat er beim ersten Mal seine tödliche Fracht abgeladen. Und hier oben... ist der Ausgangspunkt des Schiffes. Die Route ist viermal graviert. Die Führungsnadel ist aber bei der dritten Gravur stehen geblieben. Ja, und was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Schiff wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrte und nach Ablauf einer gewissen Zeit wieder nach Prag fahren sollte. Diesmal, um die Automaten wieder an Bord zu holen. Dazu kam es allerdings nicht. Der Frachter sank, bevor er Prag erreichte. Als das Wasser das Gyroskop des steuernden Automaten zerstörte, blieb auch der Zeiger auf der Platte stecken. Ah, jetzt begreife ich. Spooks Maschinen haben sich nicht etwa in einem Akt der Selbstzerstörung in die Moldau gestürzt. Nein, der Zeitplan sah eigentlich vor, dass der Frachter dort am Ufer liegen würde. Exakt. Der aber war schon längst untergegangen und konnte folglich nicht am vorgesehenen Punkt warten. Und wie hast du nun herausgefunden, woher das Schiff gekommen ist? Die Nadel ist unmittelbar nach dem neuerlichen Auslaufen stecken geblieben. Also konnte der Ursprungsort nicht sehr weit entfernt liegen. Aber warum hast du uns nicht geweckt, Geoffrey? Wir haben uns die größten Sorgen um dich gemacht. Nun, ich hatte erwartet, dass Atys Lärm das besorgen würde. Aber trotz seiner nicht gerade leisen Schritte rührte sich nichts unter Deck. Da hielt ich es für besser, euch schlafen zu lassen. War ich ja zudem in Begleitung meines stählernen Leibwächters. Siehst du, Liebes, du hast heute Morgen kein Gewitter, sondern Atys Abschiedsgruß gehört. Anbei sei bemerkt, dass keinem von uns aufgefallen ist, dass einer der Stahlbutler fehlte. Nicht mal unserem Kriminalbutler aus Fleisch und Blut. Ich hatte eigentlich vor, am Ufer entlang zu gehen. Den Gedanken habe ich aber ob des Gewichtes von Atü und dem weichen Boden schnell verworfen. Wir sind also landeinwärts gegangen. Außerdem hielt ich es bei dem Geräuschpegel seiner Schritte auch für angebracht, dass wir uns in einem weiten Bogen näherten. Als wir dann auf die Gleise stießen, ging mir ein Licht auf. Kann ich mir denken. Aber was ist mit Spook? Wo ist der? Keine Ahnung, Clifford. Am Endpunkt der Strecke liegt ein verlassenes Sägewerk. Und dort stand der Goldrachen unter vollem Dampfdruck. Lediglich bewacht von einem Automaten. Ich überließ es Atü, diesen außer Gefecht zu setzen. Von Spook jedoch fehlt jede Spur. Und gesteuert wird die Lok von den gleichen Kästen, wie sie auch in den Maschinenmenschen zu finden sind. Und was machen wir jetzt? Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Jetzt zitiert er aus der Bibel. Oder anders ausgedrückt, wir sollten Spook seinen Zug zurückbringen. Oh, das klingt nicht sehr verlockend. Wissen wir, wohin der Zug fahren wird? Nein. Er fuhr automatisch los und ich hielt es für besser, den Kasten nicht zu öffnen, um diese einmalige Gelegenheit nicht zu gefährden. Man kann den Zug jedoch manuell bremsen, wie ihr gesehen habt. Wir würden also direkt in die Höhle des Löwen fahren? Richtig, Thomas. Mit dem Goldrachen in die Höhle des Löwen. Milord, wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Der Verbrecher rechnet nicht damit, dass wir in seinem Zug sitzen. Vollkommen richtig, Carter. Außerdem sind sämtliche Automaten Spooks entweder auf dem Grund der Moldau oder außer Betrieb. Nun, was ist mit euch? War da nicht vorhin jemand mit einem Revolver, der zu allem entschlossen schien? Und er ist es noch, bester Onkel. Aber ich kann nur für mich sprechen. Was ist mit den Damen? Dürfen wir uns anmaßen, sie bewusst einer lebensgefährlichen Situation auszusetzen? Ich kann mir nicht vorstellen, was unsere bisherigen Erlebnisse noch überbieten könnte. Nicht wahr, Diane? Auch wenn ich kein gutes Gefühl bei der Sache habe. Ich möchte dabei sein. Ich will sehen, wer dieser Spook ist. Dann ist es also beschlossen. Alles einsteigen und Türen schließen. Bringen wir Spook seinen Zug zurück und ihn endlich zur Strecke. Sagenhafte Geschwindigkeit, alles was recht ist. Puh, ja, mir wird richtig schwindelig, wenn ich aus dem Fenster sehe. Auch hier drin, alles von höchster Präzision. Stellräder, Bedienungselemente, sogar elektrisch beleuchtete Knöpfe und Signale. Nur der Komfort dieser gepanzerten Lokomotive lässt sehr zu wünschen übrig. Geoffrey, der Metallklotz kommt bei weitem nicht an die luxuriöse Note deiner Fortbewegungsmittel heran. Könnten wir nicht in einem der Waggons Platz nehmen? Das wäre mir auch viel lieber. Mein Kleid ist schon voller Ruß. Ich muss die Damen leider enttäuschen. Alle 5 Waggons sind vollkommen leer. Sie dienten wohl einzig dem Zweck, die tödlichen Maschinen-Spooks zu transportieren. Wo wir gerade von Transportieren sprechen, hast du eine Ahnung, warum sein Schiff gesunken ist? Nein. Ich habe zwar versucht, in den Frachtraum zu gelangen, aber die Luken lagen alle vollständig unter Wasser. Und von außen konnte ich nichts erkennen, dafür war es noch zu dunkel. Bleibt also ein weiteres Rätsel, das noch zu lösen ist. Noch eines. Als ob wir nicht schon genügend Fragezeichen zwischen die Beine geworfen bekommen hätten. Haben Sie das gesehen? Die Feuerluke hat selbsttätig geöffnet. Das kann eigentlich nur eines bedeuten. Das müssen die vermeintlichen Kohlen sein. Ja. Sehen aus wie feuerrote Ziegelsteine. Daher wohl auch der rote Rauch. Ich werde einen in die Brennkammer werfen. Und wieder zu. Sogar das funktioniert automatisch. Ja. Auch wenn ich es besser wissen sollte, ich brenne darauf, diesem Genie endlich zu begegnen. Woraus glaubst du, bestehen diese Briketts? Der Farbe nach zu urteilen, sicherlich zu einem hohen Anteil aus rotem Phosphor. Das erhöht die Temperatur des Feuers und offensichtlich auch die Leistung der Dampfmaschine. So viele wie hier gestapelt liegen, könnten wir problemlos um die Welt reisen. Vorsicht, Edward. Versuche deinen Onkel. Ehe du dich versiehst, schnappt er deine Idee auf und wir finden uns im Orient wieder. Bitte nicht. Ich sehne mich danach, wieder ruhigen englischen Boden unter den Füßen zu haben. Keine Angst, Diane. Wenn wir dieses Abenteuer bestehen sollten, werde ich mich für eine ganze Weile zurückziehen und mich meinen Memoiren widmen. Ja, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Es hat den Anschein, als würde der Zug langsamer. Ja, und zwar deutlich. Hoffentlich war das mit dem roten Ziegel richtig, Geoffrey. Ganz bestimmt. Oh, ja. Also, ich bin immer weniger davon überzeugt. Sind wir da? Nein, Milady. Der Zug hat mitten im Wald gehalten. Eigenartig. Aber wer weiß, was Spook mit seinen Automaten noch geplant hatte. Ich denke, das werden wir ihn bald selbst fragen können. Und was machen wir jetzt? Uns bleibt nichts anderes, als abzuwarten, was geschieht. Vielleicht ist dieser Steuerungskasten defekt. Nein, Thomas. Damit scheint alles in Ordnung zu sein. Gut. Warten wir ab. Edward, hast du die Waffe? Immer schussbereit in meiner Tasche. Wie lange wollen wir denn noch warten, wenn ich fragen darf? Bis die Sonne aufgeht? Bei dieser Dunkelheit wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Wir hätten uns schon längst aus dem Staub machen sollen. Seit mittlerweile 13 Stunden steht dieses Monstrum nun schon unbeweglich auf den Gleisen. Und was machen wir? Anstatt uns zur nächsten Ortschaft durchzuschlagen, haben wir nichts Besseres zu tun, als jede halbe Stunde einen dieser stinkenden roten Ziegel ins Feuerloch zu schieben. Aber nichts tut sich. Och, Onkel, ich halte das nicht mehr lange aus. Ich habe solch schrecklichen Durst. Wenn wir doch nur wüssten, wo wir sind. Ich komme um vor Hunger. Wir müssten ganz in der Nähe von Prag sein. Zumindest, wenn mich mein Orientierungssinn nicht trügt. Natürlich. Das ist es. Was ist es, Carter? Es ist bald Mitternacht, Mylord. Wir sollten uns schleunigst wieder in den Zug begeben. Warum sollten wir? Wir haben doch eben erst Brennstoff nachgelegt. Ich sehe nicht ein, in diesem stickigen Führerhaus zu übernachten. Sir, das Ultimatum. Haben Sie vergessen? Heute um Mitternacht muss Prag eine Tonne in Gold an Dr. Spook entrichten. Das Ultimatum? Natürlich. Ich bin davon überzeugt, dass sich der Zug gleich in Bewegung setzen wird. Sie meinen, er hat die ganze Zeit hier gestanden und auf Mitternacht gewartet? Ja, Sir. Offenbar stehen wir auf einem Nebengleis, das nicht befahren ist. So entgeht der Goldrachen einer vorzeitigen Entdeckung. Dann kehren wir also in die Stadt zurück, die wir fluchtartig verlassen haben? Ich fürchte ja, Milady. Carter hat recht. Der Zug setzt sich tatsächlich in Bewegung. Schnell, zuerst die Dame. Und jetzt du, Alice. Danke, Schatz. Los doch, das Ding wird ja immer schneller. Geoffrey und ich sind drin. Kommen Sie, Carter. Zu gütig, Sir. Jetzt Sie beide, schnell, geben Sie mir Ihre Hand. Ja. Ja, okay, ja. Ich bin oben. Lauf, Edward, schneller, schneller. Oh, jetzt darf ich auch noch hinter dieser verwünschten Bahn herlaufen. Schneller, du schaffst es. Komm schon, Darling, bitte beeil dich. Eine Handreichung wäre nicht schlecht. Hier, hier, greif zu. Gott sei Dank, du hast es geschafft. Glaub mir, es wäre besser gewesen, wenn wir diesen Zug verpasst hätten. Thank you. fahren in den Bahnhof ein. Wie spät ist es, Carter? Beinahe Mitternacht, Sir. Gleich sind wir um eine Tonne Gold reicher. Was wirst du mit deinem Anteil machen, Bruderherz? Ich weiß noch nicht. Und du? Ich werde das Lions Lounge kaufen und Joffreys Patente, damit er keinen Unsinn mehr anstellen kann. Dass ihr zwei jetzt noch Witze reißen könnt. Ich würde alles für ein ausgedehntes Dinner geben und vor allem ein Bad. Da wären wir. Prag, Hauptbahnhof. Es ist niemand zu sehen. Der Bahnhof scheint vollkommen verwaist. Kein Wunder. Wir werden uns schleunig zu erkennen geben, damit... Das war hinten. Bei einem der Waggons. Mit Verlaub. Der Goldrachen öffnet sich. Der Bürgermeister. Da kommt der Bürgermeister. Er kommt ganz alleine zum Bahnsteig. Der Ärmste. Ja, man kann nicht gerade behaupten, dass er sehr glücklich aussieht. Das wird sich rasch ändern. Ich liebe dramatische Auftritte. Sie müssen keine Angst haben. Es ist alles in Ordnung. Oh, seht nur. Der Held von Prag wirft sich auf den Boden. Feuer frei. Feuer frei? Das ist doch Wahnsinn, hier zu zerfällt. Ist dir was passiert, Joffrey? Nein. Alles in Ordnung. Oh, es sieht so aus, als würde sich Prag nicht mehr einfach in sein Schicksal ergeben. Sind die denn wahnsinnig? Die hätten ihn um ein Haar niedergemäht. Ja, daran hätten wir denken müssen. Woher sollen die auch wissen, dass nicht Spook in diesem Zug sitzt, sondern wir? Ja, wir können von Glück reden, dass diese Lok gepanzert ist. Leider scheinen die Soldaten damit gerechnet zu haben, Sir. Wieso? Sehen Sie hier. Am Fenster, Sir. Verdammt. Die haben schwere Geschütze in der Gepäckhalle postiert. Und wie es aussieht, werden diese gerade auf uns gerichtet. Wir müssen uns sofort zu erkennen geben, sonst jagen die uns noch in die Luft. Hervorragender Einfall, Bradshaw. Ich bin sicher, die werden sie in aller Ruhe ausreden lassen, wenn sie jetzt da rausgehen. Wir werden Atü schicken. Mit einer Botschaft. Noch so ein brillanter Einfall. Atü sieht Spooks Maschinen ja auch überhaupt nicht ähnlich. Die werden ihn warm empfangen. Hast du vielleicht eine bessere Idee? Einstellen! Sie haben aufgehört. Aber warum auf einmal? Wahrscheinlich wollen die jetzt ihre Kanonen ausprobieren. Nein, das werden sie nicht. Werden sie nicht? Nein, Darling. Und das habt ihr ganz allein uns zu verdanken. Euch? Ich verstehe nicht ganz. Ganz einfach. Während ihr noch herumdiskutiert habt, haben wir unsere weißen Taschentücher aus dem Fenster gehängt. Kommen Sie sofort raus, Spook! Eure Taschentücher? So ist es. Weibliche Intuition, meine Herren. Wir haben kapituliert und die Gegenseite ist zu Verhandlungen bereit. Na dann, viel Glück bei deinem zweiten Auftritt, Joffrey. Das letzte Mal war dir dein Publikum ja nicht gerade wohlgesonnen. Sei bloß vorsichtig. Nicht schießen! Ich bin Lord Atherton und ich bin nicht allein. Lord Atherton? Machen Sie keine Witze. Treten Sie vor, damit wir Sie sehen können. Also dann? Sie? Ja, ich. Was? Was machen Sie denn in dem Zug? Ah, das ist eine lange Geschichte. Und die werden wir Ihnen bei einem Brandy sicherlich erzählen, mein Bester. Ich darf doch annehmen, dass Sie uns nach dieser Begrüßung dazu einladen. Sicher. Na dann. Carter, und Sie sorgen bitte dafür, dass... Warten überlassen. Aber das tun wir doch, Darling. Wenn Spook seinen Golddrachen öffnet, hat er 30 schwer bewaffnete Männer gegen sich. Wir werden vorne in der Lok sitzen und uns aus allem heraushalten. Aber warum müsst ihr dann mitfahren? Das ist doch wirklich nicht eure Aufgabe. Sieh mal, keiner kennt sich mit der Technik des Zuges aus wie Joffrey. Und wir können unseren Onkel unmöglich allein ins Ungewisse schicken und dann seelenruhig abwarten, was passiert. Edward, warum sagst du nichts dazu? Jetzt sind wir doch endlich in Sicherheit. Wir warten hier am Bahnhof, bis man unsere Sachen von dem Schiff geholt hat, und dann fahren wir fort. Zurück nach Hause. Das ist nicht so leicht zu verstehen, Liebes. Also, für eine Frau, meine ich. Was bitte soll das jetzt wieder heißen? Ich habe mein Wort als Gentleman gegeben, diesen Schurken zur Strecke zu bringen. Ich bin sozusagen an mein Wort gebunden. Das Wort eines Gentlemen. Du kannst doch deshalb unmöglich dein Leben aufs Spiel setzen, Darling. Nun, ja. Diese verflixten Sturköpfe. Und Sie, Thomas? Sie fahren natürlich mit, oder? Ich sehe Sie nur ungern so zornig, aber Sie haben recht, Milady. Ich werde mitfahren. Es ist alles vorbereitet. Die Soldaten sind im Zug. Und hier sind die Dinge, um die Sie mich gebeten haben. Bitte seien Sie sehr vorsichtig damit. Das werde ich. Ausgezeichnet. Sie werden sich gut um unsere Damen kümmern, Bürgermeister. Aber mein Herr, ich werde alles daran setzen, Ihnen die Zeit nicht lang werden zu lassen, bis Sie wieder zurück sind. Sie sind bei mir in den besten Händen, meine Damen. Ja, Carter, wollten Sie noch etwas sagen? Auch wenn es anmaßend klingen sollte, Sir, ich wollte doch darum bitten, die Herren begleiten zu dürfen. Aber selbstverständlich, Carter. Oder gibt es Einwände? Ja, die gibt es. Ich meine, seitens der Herren. Keine? Na dann willkommen an Bord, Carter. Dann wollen wir aufbrechen. Wir haben den Zug sicherlich schon weitaus länger im Bahnhof festgehalten, als Spook es geplant hatte. Wird Zeit, dass wir die Bremsen wieder lösen. Hier, diese Revolver habe ich für Sie besorgen lassen. Man kann nie wissen. Bitte, kommt heil zurück. Gewiss, Diane. Wir werden aufeinander aufpassen. Was, Brüderchen? Versprochen. Was gießt du da über die Brennziegel? Etwas, worum ich den Bürgermeister gebeten habe, Clifford. So, fertig. Dass mir niemand mehr diese Briketts hier links anfasst. Das wäre sehr gefährlich. Nicht, dass wir schon in gefährlichen Situationen gewesen wären. Was machst du denn jetzt wieder? Ich dachte, du wolltest den Kasten unter keinen Umständen anrühren. Wir sind jetzt schon gut 2 Stunden unterwegs. Ich will nur nachsehen, wie weit wir auf dieser einsamen Strecke noch fahren. Es ist unglaublich. Spook scheint sämtliche Fahrpläne und Gleisverbindungen der tschechischen Bahn zu kennen. Wir sind bisher keinem anderen Zug begegnet. Und vor allem, wir haben keinem einzigen Bahnhof passiert. In welche Richtung fahren wir denn eigentlich? Von Prag aus betrachtet immer nach Süden. Na, wirst du wohl? Also, das wär's. Jetzt wollen wir doch mal sehen. Da ist die Platte. Oh nein! Runter! Alle runter! Was? Wie? Was war das jetzt wieder? Ist jemandem etwas passiert? Nein, alles in Ordnung. Wir hatten ausgesprochen Glück, Sir. Es muss ein sehr kleiner Rotor-Razor gewesen sein. Seine Klingen haben uns verfehlt. Ganz Carter. Mein Gott, Thomas! Bradshaw, machen Sie keinen Unsinn! Meine schlanke Erscheinung war nicht zu verfehlen. Thomas! Carter, helfen Sie mir! Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh, hier! Die Klinge hat sich durch den Mantel gebohrt. Ich nah! Hättest doch die Finger davon gelassen. Genützt aus, Geoffrey. So oft sind wir davon gekommen. Einmal, da musste es schief gehen. Moment mal. Sei vorsichtig. Edward? Sagen Sie mal, Bradshaw, haben Sie starke Schmerzen? Was soll denn diese geschmacklose Frage? Nein, ich spüre gar nichts. Würde mich auch sehr wundern. Die Klinge steckt nämlich im Metall Ihres Zigarrenetuis. Und nicht in Ihnen. Wie? Hier, bitte sehr. Mit lieben Grüßen von Dr. Spook. Ein Hoch auf die Zigarre. Mensch, Thomas, Sie haben keine Schramme abbekommen. Das ist ja nicht zu glauben. Nicht zu glauben. Ein Stoßgebet zum Himmel. Welch eine Fügung. Und da sage noch einer, Rauchen schade der Gesundheit. Karte. Geben Sie dem guten Mann einen Schluck aus Ihrer Notfallbevorratung. Selbstverständlich, Sir. Der Zug bremst ab. Ja. Geoffrey. Es tut sich etwas. Lass bloß den Kasten in Ruhe. Keine Bange, keine Bange. Ich werfe nur kurz einen Blick auf die Steuerungsplatte. Und? Sind wir bald am Ziel? In der Tat. Der Zug wird gleich rechts abbiegen. Und damit wäre die Nadel auch am Ende der Gravur angelangt. Da. Wie vorhergesagt. Kommt ans Fenster. Hier kann man was sehen. Die Gleisstrecke ist so schmal, dass wir fast die Bäume berühren. Ganz schön abgelegen, wenn ihr mich fragt. Da vorne. Ein Güterbahnhof. Sehr merkwürdig. Eine weit verzweigte Gleisanlage mit ungezählten Waggons. Ach, es ist so verflixt dunkel. Man kann nur die Umrisse erkennen. Wenn ich darauf aufmerksam machen dürfte, voraus endet die Strecke. Vor einem ausgesprochen großen Backsteinbau. Das dürfte die Bahnhofshalle sein. Also, wenn Sie mich fragen, imposant. Nur, ich glaube, da drin flackert schwaches Licht. Ein Bahnhof, der Riesenklotz? Nie und nimmer. Vielleicht eine Frachtguthalle. Und größer als King's Cross in London? Schwer vorstellbar, Brüderchen. Sir, der vermeintliche Bahnhof besitzt zudem einen sehr hohen Schornstein. Natürlich. Eine Fabrik. Das ist kein Bahnhof, sondern eine Fabrik. Ganz Ihrer Meinung, Sir. Irgendwo muss Spook seine Maschinen ja herstellen. Aber was ist mit dem riesigen Fuhrpark hier draußen? Was will er damit? Außerdem, eine Anlage von dieser Größe bleibt doch nicht lange unentdeckt. Wir befinden uns in der Tschechoslowakei, mein Lieber, nicht in England. Könnt ihr irgendwo ein Schild oder einen Namenszug sehen? Du meinst einen freundlichen Hinweis wie Dr. Spooks Unterschlupf? Ja, so irgendwas. Entweder fahren wir jetzt vor die Wand oder... Ja, das wäre wohl die Endstation. Pass in der Dunkelheit bitte mit dem Revolver auf. Ich besitze leider kein Zigarrenetui. Die Kugeln sind eigentlich für unseren Gastgeber bestimmt. Was sollen wir jetzt machen? Aussteigen? Vielleicht ist es besser, wenn wir erstmal abwarten, was passiert. Hoffentlich halten sich auch die Soldaten an den Plan. Die können doch die Waggons sowieso nicht von innen öffnen. Wie bitte? Und was ist, wenn wir schleunigst Hilfe brauchen? Soll dann erst einer von uns kurz nach hinten rennen und denen die Tür aufmachen? Jetzt warte es doch erst einmal ab. Es ist nicht zu glauben. Die Wand hat sich geöffnet. Sieht nicht sehr einladend aus. Da, wir fahren wieder. Ja, aber nicht aus eigenem Antrieb. Irgendetwas zieht uns in die Fabrik hinein. Verdammt, die Waggons bleiben auf den Gleisen zurück. Du scherzt. Nein, sie doch selbst. Die Waggons wurden offenbar automatisch abgekuppelt. Eingeschlossen. Und jetzt? Jetzt sind die Soldaten draußen und bewachen das Innere ihres Waggons. Vortrefflich. Genauso wie es geplant war, oder nicht? Nun ja, ich fürchte, damit habe ich nicht gerechnet. Ach, halb so schlimm. Kehren wir halt wieder zu unserem ursprünglichen Plan zurück. Ah ja? Und der wäre? Bei einem weiteren Versuch der Festnahme Spooks, den Tod zu erleiden. Ach, Edward! Also wenn mich etwas in brenzligen Situationen aufrechterhalten hat, dann dein bissiger Humor. Zu liebenswürdig. Hört ihr das? Maschinen. Sehr ungewöhnlich, wenn der Einwurf erlaubt wäre. Es ist 3 Uhr in der Früh. Spooks Verbrecherfirma arbeitet eben rund um die Uhr. Nichts rührt sich. Lasst uns leise aussteigen. Allmächtiger, was für eine riesenhafte Halle. Überall Maschinen. Walzen, Pressen, Gussapparate. Ja, aber die stehen alle still. Die Geräusche kommen von weiter hinten. Da, wo das Licht ist. offenbar ist sich Spook seiner Sache so sicher, dass er es nicht mal für nötig hält, nach dem Rechten zu sehen. Ah, das soll ihm schlecht bekommen. Adü! Was ist Ihr Wunsch, Sir? Steige aus und begleite uns. Sei aber leise. Aber... Sehr wohl, Sir. Bist du noch zu retten? Wir schleichen wie die Indianer auf dem Kriegspfad und du lässt deinen Butler hier herummarschieren. Entschuldigt. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir etwas Verstärkung hätten. Wenn wir Atü mitnehmen, könnten wir auch gleich nach Spook rufen. Ja, du hast wohl recht, Thomas. Atü, bleib hier stehen und warte. Warte, bis wir wieder zurück sind. Sehr wohl, Sir. Wie gut, dass wir Atü mitgenommen haben. Er ist sehr nützlich. Wir haben Glück gehabt. Man ist nicht auf uns aufmerksam geworden. Da geht es lang. Hat jeder seine Waffe? Worauf Sie sich verlassen können. Halt! Das Licht kommt von da unten. Eine Treppe. Wollen wir? Was bleibt uns übrig? Ganz schön viele Stufen. Was muss das für ein Keller sein? Endlich. Wir sind unten. Ein Gang. Elektrisch beleuchtet. Hinter dieser Tür ist es. Jetzt bitte keine Unbedachtheit. Keine Sorge, Clifford. Eine Schiebetür. Hilf mir mal. Ja. Geoffrey, hast du etwas Ähnliches je zuvor gesehen? Ich glaube, so etwas hat noch nie jemand zu Gesicht bekommen. Die Maschinen arbeiten komplett selbstständig. Niemand, der sie bedient. Es sieht so aus, als wären sie alle miteinander verbunden. Ja, eine richtige Produktionsstraße, wie es im Fachjargon heißt. Aber von solcher Größe... Das Ding macht vielleicht einen Lärm. Kommt, das muss ich unbedingt aus der Nähe sehen. Ja, ich auch. Hier lang. Seht euch das an. Bleche werden auf das Band dort gewuchtet und verschwinden in diesem Kasten dort. Das muss eine Pressstanze sein. Ja, es werden bestimmte Formen herausgestanzt. Und die fertigen Formen tauchen in dieses dampfende Becken ein. Riecht nicht gerade nach Lavendel. Sie werden galvanisiert, veredelt sozusagen. Das ist zweifellos die größte Apparatur, die wir hier sehen. Ein Meisterwerk. Endlos viele Kolben und Zahnräder. Was für ein perfektes Zusammenspiel. Das hört sich an, als wünschten Sie sich zu Weihnachten auch so eine. Wie gesagt, ich habe schon viele Dampfmaschinen gesehen. Aber keine wie diese. Und ich denke, keine hat je so etwas produziert. Wovon sprichst du? Davon. Auf dem Fließband. Spooks Metallmenschen. 13, 14, 15. Das ist eine endlose Reihe. Ja, aber noch sind es leere Hüllen. Die Abdeckung im Rücken fehlt. Man kann ins Innere sehen. Am Ende des Bandes entziehen sie sich unseren Blicken. Noch eine Maschine. Um die Ecke, kommt. Nicht so eilig, Clifford. Ich will nicht in mein Verderben rennen. Warum sollten wir? Wir sind bisher niemandem begegnet. Alles läuft hier automatisch. Ich glaube nicht, dass es... Allmächtiger. Das müssen Hunderte sein. Und die Maschine spuckt unaufhörlich Neues. Die Halle quillt förmlich über. Ganz Ihrer Meinung, Sir. Sehen Sie, da hinten sind bereits Dutzende von Automaten umgestürzt. Sie liegen verkeilt ineinander. Sieht so aus, als blieb es Buch auf seinen Erfindungen sitzen. Da stimmt doch was nicht. Rechts ist wieder eine Reihe umgefallen. Ein sehr aufwendiges Domino, wenn du mich fragst. Wieso ist hier niemand? Wo ist Spook? Soll ich mal laut rufen? Milord? Ja, Carter? Die Automaten. Nun, sie bewegen ihre Köpfe. Tatsächlich. Die Köpfe drehen sich. Sie, Sie sehen uns an. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Unglaublich. Die fertigen Automaten besitzen ein bereits aufgezogenes Gyroskop. Ja, und die fertigen Automaten bewegen sich jetzt in unsere Richtung. Und zwar alle. Nennt mich ein Feigling, aber ich halte es für besser, wenn wir jetzt den Rückzug antreten. Revolver, hin oder her. Ganz deiner Meinung, Edward. Die machen ernst. Raus hier! Warum nur haben wir immer so ein Glück? In Indien nennt man das Karma. Danke. Vielen Dank. Jetzt geht's mir besser. Los! Die Treppe rauf! Sie sind uns dicht auf den Fersen! Na, immerhin warten draußen im Waggon ja noch die Soldaten. Und wir haben einen ganzen Atü, von dem sie nichts wissen. Wohin jetzt? Moment. Was ist, Geoffrey? Sie sind bereits unten an der Treppe. Tretet alle zurück. Am besten hinter die Mauer dort. Was hast du vor? Macht schon. Was holt er denn da aus seinem Jackett? Es sieht aus, als wollte er sich eine Zigarre anstecken. Verdammt. Ein Streichholz. Hat jemand von euch ein Streichholz? Findest du es nicht etwas unpassend, dir jetzt eine Zigarre anzustecken? Ich hab noch eins. Schnell her damit. Das ist mein allerletztes. Eigentlich wollte ich das einrahmen. Schnell. Zünd das hier an. Und drück die Daumen. Geht in Deckung. Famose Zigarre. Geoffrey scheint den gleichen Tabak zu rauchen wie dieser Pulverfabrikant aus Prag. Woher hattest du das Dynamit? Hat ich mir vom Bürgermeister geben lassen. Man weiß ja nie. Da, die Treppe ist auseinandergerissen worden. Trotzdem marschieren die Automaten unbeeindruckt weiter. Und stürzen blindlings in die Tiefe. Welch bekanntes Bild. Wir wären erst einmal in Sicherheit. Ihnen ist der Weg abgeschnitten. Diesen Krach muss Spook doch gehört haben. Anscheinend hat er das auch. Da kommt etwas. Noch ein Maschinenmensch. Auf der Treppe dort. Langsam, aber sicher gehen mir diese Knaben wirklich auf die Nerven. Verflixt. Und jetzt? Atü, hierher zu uns. Sofort. Sehr wohl, Sir. Atü? Zerstöre diesen Metallmenschen dort. Er darf uns nicht erreichen. Sehr wohl, Sir. Jetzt gilt es, Geoffrey. Da, Atü hebt die Arme. Der andere auch. Wenn das nur gut ist. Ein Schauspiel. Sie halten sich beide eisern umschlossen. Ja, sieht aus, als wäre das eine sehr kräftige Umarmung. Er zerquetscht Spooks Maschinenmensch. Es geht doch nichts über Dampfkraft. Ausgezeichnet, Atü. Sehr wohl, Sir. Ich ändere im Übrigen meine Meinung. Es war sehr gut, dass wir ihn mitgenommen haben. Das will ich meinen. So, jetzt die Treppe hoch. Warum? Weil ich das Gefühl nicht loswerde, dass dieser letzte Automat geschickt wurde, uns aufzuhalten. Gut, Edward und ich gehen voraus. Hätte ich mir denken können. Verdammt, ist das hell auf einmal. Wer hat das Licht eingeschaltet? Ich, meine Herren. Wollte ich Spook eigentlich nicht gegenübertreten. Es ist eine Ironie des Schicksals. Oh, Vater. Thomas, ich denke, wir können die Waffen nun runternehmen. Diese Dame ist bereits vom Schmerz überwältigt. Gut. Bitte halten Sie mich nicht für taktlos. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich unbedingt wissen muss. Ein paar ist gut. Sie sind die Tochter von Wladyslaw Hora. Ja. Ich bin Jana Hora. Ist Ihr Vater derjenige, der all diese Maschinen gebaut hat? Ist er Dr. Rick Spook? Ja, so ist es. Was ist dir passiert? Mein Vater ist größenwahnsinnig geworden. Und nicht einmal ich konnte ihn von seinen irrsinnigen Plänen abbringen. Wie meinen Sie das? Die Fabrik meines Vaters stellte für die tschechische Bahn Gleise und Getriebe her, wie Sie wissen. Und mein Vater war immer bestrebt, die Sicherheit der Eisenbahn zu perfektionieren. Vor einigen Monaten zeigte er mir eine Erfindung, die die Bahn revolutionieren würde, wie er sagte. Er hatte einen Steuerungskasten gebaut, der eine Lokomotive selbstständig fahren lassen konnte. Sind das die gleichen Kästen, die auch in den Maschinenmenschen eingebaut sind? Ja, aber das kam erst viel später. Da wir mit der Bahn zusammenarbeiten, haben wir auch das genaue Schienenverzeichnis und die Zeitpläne sämtlicher Züge. Mit diesem Wissen baute mein Vater seinen Zug. Ein Zug, der anhält, wenn der Zeitplan es erfordert und der die Strecke genau kennt, die er fährt. Jeden Bahnhof, jedes Abstellgleis. Aber wie ist so etwas möglich? Er gravierte die Strecke maßstabsgetreu auf eine Platte ein. Diese Platte war an eine Uhr angeschlossen. Fragen Sie mich nicht nach Einzelheiten, aber so ungefähr hat er es mir erklärt. Und dann? Seine Tests waren ein voller Erfolg. Doch als er die Erfindung den Verantwortlichen der Bahn zeigen wollte, lehnten diese das Projekt ab, ohne es gesehen zu haben. Sie hielten es für groben Unfug. Das war ein Fehler. Mehr als das. Seit dieser Zeit war mein Vater wie ausgewechselt. Von heute auf morgen entließ er sämtliche Arbeiter unserer Fabrik. Als ich ihn fragte, was denn in ihn gefahren sei, sagte er nur, dass wir bald sehr viel mehr Geld haben würden, auch ohne Getriebe und Sonstiges für diese Ignoranten herzustellen. Und das haben Sie ihm geglaubt? Was blieb mir übrig? Tag und Nacht arbeitete er im Geheimen und ich sah ihn nur noch zu den Mahlzeiten. Seinen Zug baute er komplett um und nach einigen Monaten zeigte er mir, was er alles geschaffen hatte. Ich war entsetzt, als ich sah, dass er den Verstand verloren haben musste, als ich sah, was er hergestellt hatte. Fliegende Klingen, Kugeln, die beinahe lautlos töten und letztlich diese Monster aus Metall. Prometheus, wie er sie nannte. Wurden Sie denn nicht misstrauisch? Natürlich. Ich fragte ihn, was er denn damit anstellen wolle. Aber er sagte nur, er würde eine kleine Reise durch Frankreich und Deutschland machen und ich sollte mich nicht sorgen. Ja, diese kleine Fahrt hat er veranstaltet. Das konnte man in jeder Zeitung lesen. Ich weiß. Natürlich hörte auch ich davon. Ich war fassungslos. Mein Vater war dieser Rick Spook, den alle suchten. Ein Mörder. Wie kam er eigentlich auf den Namen? Er hat es mir einmal erzählt. Es ist ein Wortspiel mit einem Gegenstand aus meiner Vergangenheit. Als meine Mutter starb, war ich noch ein kleines Mädchen. Trotz seiner Trauer widmete sich mein Vater in dieser schweren Zeit ausschließlich mir. Er baute für mich so herrliches Blechspielzeug, dass ich nie mit Puppen oder Ähnlichem gespielt habe. In all seinen kleinen Apparaten stecken Gyroskope, die sie angetrieben haben. Heute sind es wieder Gyroskope, die all die schrecklichen Maschinen bewegen. Deshalb machte er aus Gyroskop Rick Spook. Wenn ich kurz unterbrechen darf. Was ist mit Ludwig Husak? Soweit ich mich erinnere, sagten Sie, dass Sie ihn umgebracht hätten. Und uns wollten Sie ebenfalls in die Luft jagen. Nein, ich habe ihn nicht getötet. Das war auch er. Als Sie drei zu dem Lager kamen, hatte mein Vater Sie schon von Weitem gesehen. Er wollte Sie sofort töten. Ich sagte ihm, er solle schon in das Panzerfahrzeug steigen. Ich würde das für ihn erledigen. Er glaubte mir. Ja, er war sogar richtig stolz auf mich. Also spielte ich meine Rolle, um sie zu retten. Später, als wir das Lager verließen, sagte er mir, dass er auf Nummer sicher gegangen sei und gleich alles in die Luft fliegen würde. Und diese kleine Episode mit meinem Bruder im Vorzimmer? Ich wusste nicht mehr, was ich tat. Es war ein Hilferuf. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Nun, Ich bin nicht nachtragend. Kann ich mir vorstellen. Ich denke, wir sollten hier aufhören. Der Rest ist Sache der Polizei. Sie werden sich stellen müssen. Selbstverständlich. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Gerade jetzt, wo die Maschinen verrückt spielen. Sie spielen verrückt? Mein Vater sagte mir gestern, er habe seine Maschinen verbessert. Sie seien nun selbstständiger und noch tödlicher. Er wollte sie unbedingt sofort testen. Noch am Abend schickte er sie mit dem Zug los. Sie sollten mit einem Frachter weiter nach Prag, weil sie unentdeckt losschlagen sollten. Sie kamen jedoch nicht zurück. Sie haben ihr Ziel erreicht. Und sie waren verheerend. Allerdings sank der Frachter, der sie wieder abholen sollte. Ah, deshalb. An Bord war noch Nitroglycerin aus dem Pulverlager. Es muss explodiert sein. Sie sind uns noch die Antwort schuldig. Was meinen Sie mit verrückt? Die Automaten griffen nach einer gewissen Zeit auch meinen Vater und mich an. Die Maschinen, die jetzt hergestellt werden, besitzen keine Platten mehr. Sie haben keine Vorgaben mehr, was genau sie zu tun und zu lassen haben. Sind sie erstmal eine gute Stunde in Betrieb, greifen sie alles an, was sich bewegt. Ich konnte fliehen und mich hier oben verbarrikadieren. Ich hörte meinen Vater von unten rufen, dass er sich in einer der Pressen versteckt habe. Das war zugleich das Letzte, was ich von ihm hörte. Er hat auf meine Rufe seit Stunden nicht geantwortet. Dann wollen wir ihn suchen. Lasst uns nachsehen, was aus Dr. Spook geworden ist. Sind wirklich keine Automaten mehr dort unten? Ich hörte eine Explosion. Sie sind alle im Keller. Und dort werden sie bleiben, denn wir haben die Treppe gesprengt. Ein Glück. Warten Sie. Ich... Die werden nicht schlau, wandern immer weiter munter auf das Loch zu und... Peng. Soll uns nur recht sein. Gegen eine Übermacht durchgedrehter Maschinen sind wir machtlos. Wo ist jetzt die Presse? Gleich da vorn. Was ist los, Brüderchen? Man könnte den Eindruck gewinnen, dass du über das Zusammentreffen mit dieser Jana nicht gerade erfreut bist. Nicht so recht. Ich habe diese Frau ganz anders in Erinnerung. Und dann gibt es da noch so vieles, das nicht zusammenpasst. Bin ganz deiner Meinung. Ich kaufe ihr die mitleidige Geschichte der unterjochten Tochter auch nicht ab. Aber diesmal halten wir alle Trümpfe in der Hand. Hoffentlich behältst du recht. Da ist es. Wo bitte wollte Ihr Vater sich hier verstecken? Hier. Durch diese kleine Luke gelangt man ins Innere der Presse. Gut, dann wollen wir mal. Spook! Hören Sie mich, Ihr Spiel ist aus! Kommen Sie da raus! Sie sind verhaftet! Es hat keinen Sinn, sich noch zu verstecken. Wir wissen, dass Sie da drin sind. Bitte, Vater, mach es doch nicht noch schlimmer. Bitte, gib endlich auf. Also gut, da Sie anscheinend glauben, Sie wären vor unserem Zugriff sicher, werden wir Sie jetzt da rausholen, tot oder lebendig. Ihr gebt mir Feuerschutz. Bei der kleinsten Bewegung drücke ich ab. Das Ding wieder zu! Schnell! Oh, ich bin kein Mediziner, aber dafür, dass Sie sich erst vor wenigen Stunden von Ihrem Vater getrennt haben, hat sein Äußeres doch arg gelitten. Diese Leiche war bereits im fortgeschrittenen Stadium der Verwesung, wenn ich es richtig gesehen habe, Sir. Es kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass sie erst seit kurzem dort liegt, Sir. Was haben Sie uns dazu zu sagen? Fräulein Jana. Ach, mein lieber Vater. Jetzt ist dir deine eigene Schöpfung zum Verhängnis geworden. Sie wollen uns erzählen, dass eine der Maschinen ihn so zugerichtet hat? Oh nein, warten Sie. Richtig. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich brauchte damals ja noch den Beweis für die Wirksamkeit meiner Schallgranaten. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich meinen Vater in diese enge Kammer gesperrt und von oben eine Schallgranate hineingeworfen habe. Er war es überhaupt nicht. Sie sind es. Sie sind in Wirklichkeit Dr. Spook. Ja, ich bin es. Verzeihung, wenn ich da mit meiner Logik wieder hinterherhinke. Carter, würden Sie mir mal gerade erklären, wer jetzt wer ist? Selbstverständlich, Sir. Das junge Fräulein Hora ist Dr. Spook. Wahrscheinlich hat sie ihren Vater zur Erprobung ihrer tödlichen Erfindung in dieser Presse umgebracht. Aha, nette kleine Wendung, wenn ihr mich fragt. Ist das die Wahrheit? Ich fürchte, ich kann es nicht länger leugnen. Sie haben das alles geschaffen? Ja, ich. Mein Vater hat mich mit der Erfindung seines Steuerungskasten lediglich auf die Idee gebracht. Und nachdem man seine Erfindung abgelehnt und er die Arbeiter entlassen hatte... Da haben Sie die großartige Idee Ihres Vaters für Ihre Pläne missbraucht. Sehr gut, Mr. Cunningham. Sehen Sie, mein Vater wollte ungestört seinen vollautomatischen Zug bauen. Mit modernen Waggons und sämtlichem technischen Komfort. Diese würden die Herren nicht ablehnen können, wie er sagte. Ihm war das eigentliche Potenzial seiner Erfindung nicht bewusst. Während er an seiner lächerlichen Eisenbahn baute, schuf ich völlig neue Maschinen. Teilweise half er mir sogar dabei. Bis er herausfand, wofür sie gebaut waren. Er war außer sich, als er erkannte, was sein liebes Töchterchen da geschaffen hatte. Was ich denn damit wolle, fragte er mich. Als ich ihm meine Pläne offenlegte, versuchte er, sie mir auszureden. Nun ja, und als er merkte, dass ihm das nicht gelang, verbot er mir, daran weiterzubauen. Scheint nicht viel gebracht zu haben. Nein. Aber wenn Sie mich nun entschuldigen würden, ich werde diesen gefährlichen Ort jetzt verlassen. Nehmen Sie die Hände hoch. Aber Clifford, so harte Worte von dir, nach allem, was wir beide hatten? Ich fürchte, ich muss darauf bestehen. Also gut. Aber dann muss ich dich darauf hinweisen, dass diese kleine Glasviole hier leicht zerbrechen könnte, wenn ich sie aus der Höhe fallen ließe. Wenn es sich dabei um Ihr Parfum handeln sollte, nur zu. Seit unserer Flucht durch die Kanalisation bin ich für jeden Spritzer Duftwasser dankbar. Verwünscht. Edward, das ist kein Parfum, sondern Nitroglycerin. Ja, denn seit meiner Flucht aus dem Pulverlager verfüge ich über größere Bestände an Sprengstoff. Und deshalb nehmen Sie jetzt die Hände hoch. Wenn Sie diese Menge zur Explosion bringen, wird das auch Sie umbringen. Und? Was habe ich schon zu verlieren? Bringen Sie mich vor den Richter, ende ich sowieso am Galgen. Sie hingegen... Verdammt! Sehen Sie? Ich werde nun in meinen Zug steigen und eine kleine Spazierfahrt machen. Draußen warten nämlich zwei randvoll gefüllte Goldwaggons auf mich. Hier drinnen hingegen wartet der sichere Tod. Wie meinen Sie das? Was haben Sie mit uns vor? Hören Sie es denn nicht? Meine Maschinenmenschen werden bald hier oben sein. Das ist doch unmöglich. Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst. Sehen Sie? Durch Ihren bereitwilligen Sturz in die Tiefe haben Sie die Kluft bis zum Treppenansatz beinahe aufgefüllt. Dann werden Sie einfach über die Trümmer der anderen hinwegsteigen. Sie hat recht. Es fehlen nur noch wenige Fuß und Sie sind hier oben. Deshalb ziehe ich mich nun zurück. Wie kann man die Automaten aufhalten? Gar nicht. Sie können nur warten, bis der Gyroskopantrieb erlahmt. Mehr Handlungsfreiheit bedeutet auch einen größeren Verbrauch an Energie. Würde mich nicht wundern, wenn Sie bald stehen blieben. Aber das möchte ich nicht herausfinden. Auf Wiedersehen. Ich an Ihrer Stelle würde nicht mit dem Zug fahren. Und warum nicht? Wer soll mich aufhalten? Und mal er. Wer wird hinter Dr. Spook schon eine Frau vermuten? Leben Sie wohl. Was jetzt? Gleich sind wir mit diesen Dingern allein. Wir müssen das Dynamit finden, von dem sie sprach. Und dann? Willst du den ganzen Laden in die Luft jagen? Genau. Wir sollten einfach durch das Tor abhauen. Die Maschinen werden einen Weg finden, uns zu folgen. Ja, da stehen die Kisten. Kommt mit. Wozu auch immer wir uns entschließen, Eile ist geboten. Ich hab's. Atü, komm bitte her. Sehr wohl. Was ist Ihr Wunsch? Entschuldige, aber ich glaube nicht, dass er es mit allen wird aufnehmen können, Geoffrey. Das soll er auch nicht. Atü, nimm diese beiden Kisten und trage sie dort die Treppe hinunter. Sehr wohl, Sir. Moment. Warte noch. Feuer, wir brauchen Feuer. Bradshaw? Tut mir leid, das vorhin war mein letztes Streichholz. Verdammt. Sir, wenn ich vielleicht... Der gute alte Carter. Haben Sie etwa Feuer bei sich? Nein, Sir, bedauere. Aber Atü trägt welches in sich? Glänzende Idee. Schnell, gebt mir eine Stange aus der Kiste. Oh. Verflixt ist die Klappe heiß. Ja, kann mich erinnern. Also, hier ist mein Plan. Sobald die Lunte brennt, wird Atü mit den Kisten in Richtung Keller losgehen. Und wir rennen wie der Teufel raus und suchen Deckung hinter den Waggons. Dann los, los, das Tor schließt dich wieder. Ich entzünde die Lunte. Ab in die Kiste. Und nun rennt doch schon los. Ich komme sofort. Ist gut. Los, nicht sie weg. Aha. Das dürfte weit genug sein. Da kommt Joffrey. Beeil dich doch! Das Tor! Ich müsste mich noch schnell verabschieden. Hier sind wir in Sicherheit. Gleich müsste es... Lieber Onkel, nachdem wir einen weiteren... einer Butler pulverisiert und Spooks Unterschlupf ein für alle Mal vom Angesicht der Erde geblasen haben, könnten wir dann endlich die Heimreise antreten. Und womit? Der Zug, mit dem wir gekommen sind, ist längst über alle Berge. Mit dem Gold. Ich muss gestehen, ich hatte ohnehin nicht vor, mit diesem Zug zurückzufahren. Es wäre nicht weniger gefährlich gewesen, als in der Fabrik zu bleiben. Wie meinst du das? So wie ich es sage, Thomas. Nur so viel. Es gibt einige Brennsiegel an Bord des Goldrachens, die besser nicht verfeuert werden sollten. Ihr erinnert euch? Du hattest irgendwas darüber ausgegossen. Irgendwas, genau. Und um es noch deutlicher zu machen... Parfüm war es nicht. Und jetzt lasst uns endlich die Soldaten aus den Waggons holen. Die werden ganz schön gerädert sein nach so einer langen Zeit in dem engen Ding da. Na und? Immerhin haben wir ihnen die komplette Arbeit abgenommen, oder? Ja. Was sagen wir denen eigentlich? Alle Fabriken, die wir betreten, fliegen kurz danach in die Luft. Am besten gar nichts. Die Presse wird letztlich ihre Version der Ereignisse unter die Leute bringen. Wer will schon die Wahrheit? Fantastische Geschichten verkaufen sich doch viel besser. Wie recht du hast. Extrablatt! Extrablatt! Spooks Schreckensherrschaft vorüber! Verbrecher sprengt sich mit seinem Zug in die Luft! Spätausgabe! Mysteriöser Unbekannter nimmt Geheimnis seiner Identität mit ins Grab! Extrablatt! Gold sichergestellt! Kaufen Sie die Spätausgabe! Extrablatt! Spook begeht spektakulären Selbstmord! Ah, das geht. Ich kann mich nur nicht hinterlehnen, wenn ich es gemütlich. Jetzt kann ich sogar mich hinterlehnen. Wunderbar. Das Essen. Das müssen wir uns jetzt wieder aus den Kleidern sprechen. In der kurzen Zeit unserer Abwesenheit oder eurer Abwesenheit sind wir alle da gewesen, wo wir nicht hätten was sein sollen. Ich fasse nochmal. Stumm vor Glück. Stumm vor Glück, liebster Schwager, da ist ja viel... Stumm vor Glück, liebster Schwager, da ist irgendwas drin. Ah, aber nicht so, genau. Nee, genau. Schluss, Schluss. Ja, ist selbstverständlich. Ich weiß, dass die Chefs nie so schnell können wie wir. Das werdet ihr mit So, was denn das für ein Text? Das haben die mit kopiert. Selbstverständlich. Entschuldigung. Gut. Selbstverständlich, Liebes. Und bevor wir... Entschuldigung. Danke, danke. Ja, ja. Solche Regieanweisungen mag ich. Jetzt höre ich auf. Ich kenne dich. Wo wir gerade von vorgerückter Stunde sprechen, vielleicht sollten wir ihr wirklich langsam an Aufbruch denken. Genau. Ja, genau. Gut. Packen wir's wieder. Wo wir gerade von vorgerückter Stunde sprechen, vielleicht sollten das ist der Fehler, genau. Solltet ihr okay, so, vorletzte Probe. Das hoffe ich wirklich, Edward. Diese schrecklichen Maschinenmenschen. Da kannst du gleich den Mund so lassen und dann sprichst du nur noch diese schrecklichen Maschinenmenschen. Aber wir haben Spock doch. Heißt der gar nicht so? Nee, Spock. Spock. Spock. Das ist ein anderer. Ich bin Kirk. Der war jetzt aber auch schön. Spock ist gut. Spock gab's auch mal. Beam me up. Beam me up. Spocky. Ja, warum denn? Alle sind der Tod, Mensch. Schwer atmen. Ist es noch so weit? Nein, ist es noch weit? Flucht untermalt, hastige Schritte, Kopf in Hörter. Nun, ganz einfach. Ganz einfach. Jetzt kommt's. Ich habe dem Automaten am Schiffsruder den Kasten mit seiner Steuerungsplanette entnommen. Kennt ihr, was eine Planette ist? Nein? Das ist sowas ähnliches wie eine Platte, eine Steuerungsplatte. Ah. Wir nennen das Planette, aber wenn ihr es nicht kennt... Das ist der Plan, wenn man ein nettes Schiff. Also nochmal... Ich habe dem Automaten am Schiffsruder den Kasten mit seiner Steuerungsplatte. Ja, ja. Machen wir weiter mit Entnommen. Ein Frachter, du gute Güte. Ob er sich aufgemacht hat nach einem anderen Transport. Erinnern Sie sich nicht, Milady? Der unfallvolle Flug von Little Spook, die roten Hautkraut. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Vielleicht reicht es, wenn wir uns mit dem Schiff auf die andere Seite des Ufers, also da drüben. Erinnern Sie sich nicht mal, Lady? Der unheilvolle Zug von Dr. Spook stieß roten Rauch aus. Erinnern Sie sich nicht, Milady? Der unheilvolle Zug von Dr. Spook stieß roten Ruch aus. Dr. Spook, Ruch. Roh. Us. Jawohl, ja. Das ist die Dr. Spook-Sprache. Du unheilvolle Zug von Dr. Spook stoß roten Ruch aus. Oh nein! Was machen wir denn jetzt? Wir färben ihn ein, den Rauch. Aber wir hatten es doch schon gesehen. Ach so, ja, natürlich. Bin ich der Einzige, der hier gerade einen Déjà-vu hat. Unverkennbar der goldene Rachen. Schmeiß ihn ein. Pfefferminz. Eiskalter Atem. Unten. Ah! Ich glaube, wir haben uns wieder beruhigt. Wir sind massiv metallplattig auf einem Schotter gelegt. Dass dieser Endpunkt die Anlegestelle in Prag darstellt, da haben wir es. Was bedeutet das? Das weiß ich nicht. Der Franker sank. Nee, der Franker nicht. Der Frachter. Und dann haben wir Gyros gegessen und das ist dem Automaten überhaupt nicht bekommen. Da blieb der Zeiger auf der Platte stecken. Spooks Maschinen haben sich nicht etwa in einem Akt der Selbstzerstörung in die Moldau gestürzt. Vornehm ist er auch noch darin. Jetzt begreife ich. Es hat den Anschein, als würde der Zug langsamer. Ja, und zwar deutlich. Mutter, was ist jetzt los? Haben wir einen Bahnhof erreicht? Oh Gott, der Zug hat mitten im Wind. So schwer ist meine Frau nicht. Also, okay. Sie kommen, Sie Carter. Jetzt Sie beide, schnell. Geben Sie mir Ihre Hand, Ihre Hand. Yeah. Wie dick sind die? Kommen Sie, Carter, kommen Sie, die Hand. Das Patschhändchen, her damit, ja. Kommen Sie, Carter, jetzt Sie beide. Also vier Hände nehme ich jetzt. Ich spiele jetzt vierhändig. Eben so schnell. Die Tür zu, Geoffrey. Und was passiert? Tür krachen zu. Hugel. Ein Hugelkage. Jetzt aber ein wenig gedämpfter. Aber ohne Unterlass. Also Maschinengewehrfeuer. Ich sehe sie nur sehr. Aber wenn ich sie sehr sehe, sehe ich sie. Und das ist, ja. Du brauchst die ganze Scheiße nicht lesen. Es ist wirklich unglaublich. Spook scheint sämtliche Fahrpläne und Gleisverbindungen der tschechischen... Vor allem, ne, ist so richtig, mit Mutti. Klang's wie Mutti? Das ist mir schon klar. Hauptsache, du hast ein M gehört. Was auch immer dahinter kommt, wenn, ob da Uschi kommt oder Utter, das ist völlig egal. Muschi, ich habe das Gefühl, während ich hier oben die Blätter runternehme, sitzt hier einer hinter dem Pult und legt mir permanent neue hin. Das ist ja unglaublich. Nicht ganz, Carver. Das muss ein sehr kleiner Rotorator-Bumme. Seine Klingen haben uns verfehlt. Nein. In mir steckt was, Carter. Nicht. Es war verletzt, aber spricht noch tolle Tees. Ist unglaublich. Die Klinge hat sich durch den Mantel gebohrt. Hätte ich doch die Finger davon gelassen. Macht dir nichts. Ach, da bin ich ja wieder. Also, hier ist mein Plan. Sobald die Luke brennt. Nein, die Lunte. Hast du schon eine Brenn... Herr Kavalier, er zerquetscht Spuksmaschinen, Benz. Alle Letti amortio. Meine Komiker. Das war's. Dann sind wir doch schon durch. Brauchen wir ein kleines Päuschen. Hollera die Höhe, oder? Hollera die Höhe. Ja, das war eine lange Kiste hier, du. Kann man nicht anders sagen. Ne? Kleines Päuschen? Ja, ich bitte darum. ਦੇਖਿਆ ਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਸੁਣਤੀ ਤੋ ਜਈਏ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਸੁਣਤੀ ਤੋ ਜਈਏ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਮਾਰੇ ਹੋਗੇ ਤਨ ਔਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਾਇਆ ਲਾਡੋ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਗੇ ਤਨ ਔਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਾਇਆ ਲਾਡੋ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਨੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਲੇਰੀ ਸੈ ਗਣੀ ਕਸੁੱਤੀ ਆਖ ਤੇਰੀ ਕਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸੈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਲੇਰੀ ਸੈ ਗਣੀ ਕਸੁੱਤੀ ਆਖ ਤੇਰੀ ਕਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸੈ ਕਾਨਾ ਮੈਂ ਤੋ ਗੁੰਜੇ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰੀ ਰਹਿ ਲਾਗੀ ਇੱਕ ਚਾਰ ਚਾਰ ਐਚ ਆਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਗੇ ਤਨ ਔਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਾਇਆ ਲਾਡੋ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਗਾਵੇ ਵਾਹੇ ਚੀਜ ਤੇਰੀ ਸੈ ਐਨ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਚੋਰੀ ਰੈ ਤੂੰ ਜਿਸ ਕੇ ਹੱਥ ਲਗਾਵੇ ਵਾਹੇ ਚੀਜ ਤੇਰੀ ਸੈ ਐਨ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਚੋਰੀ ਰੈ ਪੁਗਾ ਦਿਉ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੱਡ ਰੀਮ ਨੀਮ ਰਾਣਾ ਵਾਲਾ ਛੋਰਾ ਵੀ ਤੋ ਸੈਨਾ ਯੋ ਕਰੀਮ ਮਾਰੇ ਹੋਗੇ ਤਨ ਔਰ ਕਈ ਮਰ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਛੈਲ ਗਾਬਰੂ ਛੋਰਾ ਤੇ ਸਿਰਾਣੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਛੈਲ ਗਾਬਰੂ ਛੋਰਾ ਤੇ ਸਿਰਾਣੀ ਤੂੰ